kompliziert. Wenn das beispielsweise schon jemand kennt und gleich darüber mit uns diskutieren will, dann ist das sehr willkommen. Also wenn einer beispielsweise in die letzte NSZ geschaut hat, wo wir eine Polemik gegen die Generallinie der KPDSU niedergeschrieben haben. Findet es irgendwie, weiß ich, verkehrt oder sonst wie verwerflich oder furchtbar in Ordnung oder so. Können wir auch gleich darüber, über Einwände oder sowas diskutieren. Die Alternative dauert etwas länger, weil es halt ein ganzes gesellschaftliches System mit einer eigenen Systematik ist und die soll schon hier mal vorgestellt werden. Wenn jemand das nicht versteht oder anders sieht oder Einwände machen möchte, immer gleich. Wirklich kein so gigantischer Rahmen hier, dass man Scheu haben müsste, gleich dazwischen zu reden und zur Diskussion überzugehen. Eine sozialistische Revolution, wie sie vor 70 Jahren durchgeführt worden ist von den Bolschewiken, ist alles andere als ein Machtwechsel. So sehr bürgerliche Begutachter die Oktoberrevolution nach dem Muster eines Regierungswechsels immer zu deuten bemüht sind. Ich hatte jetzt im Fernsehen sogar zum ersten Mal im deutschen Fernsehen die interessante Kritik an der Oktoberrevolution gegeben. Sie wäre eigentlich viel weniger blutig verlaufen, als die Kommunisten das immer darstellen im Nachhinein zum Zwecke einer verwerflichen Legendenbildung. Es zielt in die Richtung einer Schule der bürgerlichen Interpretation dieses Ereignisses, die die Bedeutung runterspielen will. Es geht aus von dem Urteil, ein bedeutendes Ereignis, das ist eine Sache, vor der man irgendwo auch Ehrfurcht haben kann, und wenn man der Oktoberrevolution diese Ehrfurcht versagen will, sollte gar keine große Revolution gewesen sein, sondern so etwas wie der Übergang von dem Zaren zum Lenin. Der neue rote Zar saß ab dann im Kreml. Es gibt neuerdings auch die Deutung, die Kommunisten hätten in letzter Minute noch die einzige historische Chance der Demokratie in Russland verhindert. Es wird dem, was da passiert ist und was eine Revolution eben ist und auch die damals war, nicht so ganz gerecht. Eine Revolution ist kein Machtwechsel, sondern ein Umsturz, der bedeutet, dass alles, was in der Gesellschaft bis dahin gegolten hat, nicht mehr gilt, sondern ungefähr das Gegenteil. Wenn jemand die Frage, was die MG eigentlich will, ernstlich hat, wurscht aber schon bei dem Verein ist oder nicht, dann ist das auch die Antwort auf diese Frage. Eine sozialistische Revolution geht gegen alle gesellschaftlichen Einrichtungen vor, die es gibt. Sie macht das, was bisher verboten war, zur Vorschrift, und was bisher Vorschrift war, wird außer Kraft gesetzt. Es gilt nicht mehr, es ist unrechtmäßig. Das ist ein Vorgehen, eine Sorte Umsturz, die fest institutionalisierten Gewaltverhältnisse in der Gesellschaft alle praktisch offenlegt, indem dagegen vorgegangen wird. Und deswegen ist eine Revolution immer und notwendigerweise eine gewaltsame Angelegenheit. Das geht nicht anders, weil die Verhältnisse, gegen die sie sich richtet, selber eine gewaltsame Angelegenheit sind. Auch wenn durch die Festigkeit dieser Gewaltverhältnisse das in Vergessenheit gerät. Alles, was das gesellschaftliche Dasein der Menschen bestimmt, ist abzuschaffen, damit, das ist der Witz an einer sozialistischen Revolution, fortan Wille und Bewusstsein der Agenten der Gesellschaft selbst, derer, die in dieser Gesellschaft zu Hause sind, die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen, und zwar in ihrem Interesse. Das ist die ganze Formel einer sozialistischen Revolution. Sie setzt das Eigentum außer Kraft und damit eine ganze Latte von sonstigen liebgewordenen und auch heute noch in unserer aufgeklärten Gesellschaft als ziemlich überzeitlich geltenden Einrichtungen. Die Privatmacht des Geldes, dass man, wenn man genügend hat, mit Geld ganze Fabriken samt Arbeiterarmee und ganze Provinzen und Städte kommandieren kann, und zwar als Mittel des privaten Vorteils, dass dieser Privatmacht des Geldes eine andere Klasse gegenübersteht, die durch diese Macht kommandiert wird. Das ist eine Klasse privater Nutznießer und ein Riesenheer von staatlichen Bediensteten dieses Verhältnisses gibt. Die Staatsgewalt als eine Ordnungsmacht, die getrennt von allen ökonomischen Entscheidungen, deren Prinzipien, nämlich die Grundsätze des Eigentums und der Privatmacht des Geldes, sichert, die weit hinausgeht über sowas wie den Bundesgrenzschutz am Zaun irgendeines AKW, sondern die überhaupt die Einrichtung des Eigentums zur selbstverständlichen Voraussetzung jeder gesellschaftlichen Betätigung macht. Die Formen, in denen die Individuen damit zurechtkommen, die Familie als ökonomisches Verhältnis, was überhaupt den dort waltenden privaten Beziehungen ihre eigentümlich ekelhafte Stabilität verleiht, bis hin schließlich auch noch zur Psychologie des modernen Individuums. Das alles wird hinfällig mit einer Revolution. Womit allerdings andererseits auch gleich gesagt ist, eine Revolution ist nicht damit vorbei, dass eine aufständische Partei die Druckerei des Bundestags erobert und fortan sozialistische Gesetze macht. Eine Revolution bedeutet, dass man überall hin muss und die gesellschaftlichen Verhältnisse, die es gibt, dort, wo es sie gibt, außer Kraft setzen. Ich erinnere nochmal dran, das geht nicht, ohne dass man Leuten, die sich dran gewöhnt haben und diese Tour des Dienstes und der Bereicherung fortführen wollen, oder die überhaupt ihren Beruf darin haben, sie zu schützen oder auch auszunützen. Das geht nicht, ohne dass man die aus ihren Ämtern jagt oder dass man ihnen neue Pflichten auferlegt, dass man sie umgewöhnt. Umerziehung ist die pädagogische Phrase dazu. Man muss hin und das machen. Das dauert auch seine Zeit. Weil das Entscheidende, um uns nochmal daran zu erinnern, das ist bei der sozialistischen Revolution, ab dann, wenn sie gewonnen ist, richtet sich das, was in dieser Gesellschaft passiert, grundsätzlich erstmal überhaupt nur nach dem, was die siegreiche Partei will. Und was sie will, richtet sich nach dem, was sie begriffen hat von der Gesellschaft, in der sie lebt, was sie an Kritik hat, und wie sie sich vorstellt, dass es weitergehen soll. Das bedeutet, das ist so etwas wie verwirklichen, eine Idee zur Tat machen. Und zwar ganz ohne Idealismus, wie es ihn in der bürgerlichen Gesellschaft haufenweise gibt. Weil da das, was die siegreiche Partei sich denkt und beschließt, zur gesellschaftlichen Wirklichkeit gemacht wird. Und es gibt auch keine Entschuldigung erstmal für das, was eine revolutionäre Partei, wenn sie gesiegt hat, hinterher macht. Das ist das, was sie will. Es gibt nur noch zwei andere Sachen, von denen die Ergebnisse einer Revolution noch abhängen. Und das ist das, was die Revolutionäre an gesellschaftlichem Reichtum, auch an Schulung der Massen, die in der Gesellschaft leben, an festen gesellschaftlichen Einrichtungen, an Produktionsweise und an Produktionsapparat. Was sie da vorfinden, das ist das eine. Natürlich sind das die Mittel, die in der neuen Gesellschaft dann auch erstmal zur Verfügung stehen und anders angewandt werden sollen. Und zweitens hängt es davon ab, was das Ausland davon denkt. Denn dass eine sozialistische Revolution bei kapitalistisch-demokratischen Nachbarn alles andere als beliebt ist, versteht sich von selbst. Aber das sind die beiden untergeordneten Sachen, die haben nicht die Qualität eines Arguments. Man muss irgendwie darauf eingehen. Man darf nicht so viel Kommunismus machen, damit die einem nicht so sehr auf die Zehen treten oder sowas. Sondern das gehört in die Kategorie des Hindernisses, mit denen eine Revolution fertig werden muss. Sie kann auch dann Niederlagen erleiden. Von denen ist die Geschichte des Kommunismus leider sehr viel voller als von Erfolgen. Das kehrt aber eben alles nicht das Verhältnis um, dass das, was eine revolutionäre Partei will, am Anfang steht. Das gilt auch für die Oktoberrevolution, die war nämlich und hatte dank der Sturheit des Genossen Lenin die Qualität einer sozialistischen Revolution. Die haben das Eigentum abgeschafft, die dazugehörige Klasse verjagt und die Bedingungen dafür geschaffen, dass nichts weiter passiert, außer dem, was die Kommunistische Partei Russlands, Klammer auf, B, Klammer zu, für Bolschewiken, will. Was dann passiert ist, da lässt sich durchaus unterscheiden, auf welche Probleme sie damit gestoßen sind. Dass sie als erstes nach dem Erfolg in Petersburg und nach der Beendigung des Krieges gegen das imperialistische Deutschland, gegen die Achsenmächte, dass sie da als erstes einen Bürgerkrieg zu führen hatte, war weiß Gott nicht die freie Wahl dieser Partei. Sie hätten ihn gerne erspart. Aber das ist eine Sache, um die kommt dann eine siegreiche Partei nicht drum rum. Den muss man dann führen und gewinnen. So wie es der Trotzki ja einigermaßen ihn organisiert hat. Und das Zweite, die Bolschewiken haben nicht freiwillig ihrem Volk Elend beschert und bis zum Zweiten Weltkrieg anhaltendes Elend im Vergleich zu dem Produktionsstandard und Versorgungsstandard, den sogar der Kapitalismus erreicht hat. Sie haben ein Russland vorgefunden, das nur einen sehr bruchstückhaften Produktionsapparat überhaupt besaß. Sie haben ein Land übernommen, das unter der Zarenzeit überhaupt nicht zum Mittel des nationalen Reichtums hergerichtet worden ist. Von der Mentalität der Bauern der Berühmten ganz zu schweigen, vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Das Entscheidende und Gute an Lenin ist, dass er das als Hindernisse genommen hat, die man überwinden muss. Dass er von daher sich auch zu Zugeständnissen hat nötigen lassen, von denen ihm klar war, die muss man irgendwann wieder außer Kraft setzen, gerade auch im Umgang mit den Bauern. Was allerdings überhaupt nicht von den vorgefundenen Dingen und von dem Widerstand des imperialistischen Auslands abhängt, sondern nur vom Programm dieser Partei. Das ist eben das Programm, dem sie das eroberte, durch den Bürgerkrieg halbwegs vereinigte Russland unterworfen haben. Ein Programm, dessen Logik man klarer als durch Rückerinnerungen und Recherchen in den 20er Jahren am heutigen Russland erkennt, weil das, was heute in Russland passiert, endgültig überhaupt nicht mehr irgendwelchen vorgefundenen Verhältnissen geschuldet ist. Das Vorfindliche, dieses, man hat einen desolaten oder gar nicht existenten Produktionsapparat vor sich und alles Mögliche, was da noch mit dranhängt, eine private Bauernschaft, einen Kleinhandel mit Kulaken und sowas, das hat der Stalin tatsächlich abgeschafft und beendet. Was diese Partei eigentlich will, jenseits aller Nöte des Kriegskommunismus, den sie zuerst mal ganz unfreiwillig aufziehen mussten, ist daher, um es nochmal zu sagen, heute viel klarer als durch eine geschichtliche Rückblende auf die frühen 20er Jahre rauszukriegen. Und was das System, das sich daran zeigt, das soll heute Thema sein. Man kann fragen, ob sich das lohnt, dieses System in seinen eigentümlichen Funktionsweisen kennenzulernen. Die Antwort darauf ist, man braucht es ja gar nicht kennenzulernen, weil es das schon, weil es ja jeder irgendwie kennt. Was hier unser Versuch ist, das ist, die vielen falschen Urteile, die es über dieses System gibt, zu widerlegen und beizutragen dazu, dass man es begreift, was sich da drüben eigentlich abspielt. Dieser Vortrag hat vier Teile. Wie gesagt, wir müssen sehen, also wo es dann noch Einwände und Fragen gibt oder so, erstmal ist das der Plan. Es handelt erstens von der neuen Produktionsweise, die drüben eingeführt worden ist. Zweitens von den neuen Verkehrsformen des Staates. Drittens von dem neuen Menschen, den sie sich gezimmert haben. Und viertens von der neuen Weltlage, die sich aus der Macht, aus der Sowjetmacht ergeben hat. Das Wichtigste und zugleich Schwierigste ist ein klarer Begriff des ökonomischen Systems. Ich will nicht auf die falschen Urteile, die es darüber gibt, alle eingehen. Wer sie hat, hat sie ja und wird dann sie vergleichen können mit dem, was ich sage. Man muss festhalten, Sozialisten in Russland haben für das, was sie mit ihrem Volk dann angefangen haben, für ihr Programm, für ihr politisches, kein anderes Ziel als die Befreiung der Arbeiterklasse, dass sie zum Subjekt der Produktion wird und dass dadurch ihre Versorgung überhaupt klappt und dank einem stürmischen Fortschritt der Produktivkräfte immer besser klappt. Die Vorstellung, die hätten das alles bloß so hinorganisiert, damit eine Funktionärsschicht besser leben kann und das Volk sich abmüht, ist albern, weil die paar Reichtümer, an die man als Funktionär im realen Sozialismus kommen kann, die anderthalb Latschas und zwei Autos, die noch dazu meistens vom Westen geschenkt werden müssen, überhaupt nicht die Maßstäbe für eine Produktionsweise setzen können. Das ist eine unsinnige Vorstellung. Dieses Bereicherungsstreben der Funktionäre gäbe sowas wie eine Produktionsweise her. Wenn sie nur das im Sinn hätten, dann hätten sie sich lieber zusammengetan und wären nach Amerika gefahren, hätten eine Bank ausgeraubt, die zu Hause in Rubel umgetauscht, dann wäre es ihnen besser getan. Das Eigentümliche an der Planwirtschaft, die Kommunistische Partei in der Sowjetunion aufgezogen hat, ist das Wie. Was sie als Plan erfunden und ins Werk gesetzt haben, für dieses Ziel, dass die Werktätigen gut versorgt werden und die Produktivkräfte der Gesellschaft planmäßig voranschreiten. Man kriegt nämlich, wenn man es nicht vorher schon gewusst hat, gerade durch die Debatten über die Umgestaltung der Sowjetunion jetzt immer klarer mit, die haben drüben eigentlich lauter Einrichtungen, die einem Mitglied der kapitalistischen Gesellschaft hier sehr bekannt sind. Markt, Waren, Preise, Gewinne, Finanzprobleme des Staates, Banken, Kredit. Nichts von den Schönheiten, eine Börse haben sie gerade nicht, aber sonst, in Ungarn haben sie zum Beispiel schon eine. Sonst nichts von dem, was hier das gesellschaftliche Leben des Kapitalismus bestimmt, ist denen drüben fremd. Das ist merkwürdig. Weil eine marxistische Analyse, die bei Marx ja nun nachzulesen ist, von all diesen Einrichtungen ja immerhin behauptet, dass sie Mittel der Ausbeutung, Mittel der Klassengesellschaft sind und sich für eine sozialistische Arbeitsteilung überhaupt nicht gehören. Es ist fast so, gerade wenn man noch die westliche Berichterstattung über die Umgestaltung in der Sowjetunion zur Kenntnis nimmt, als hätte sich drüben im Grunde an den ökonomischen Einrichtungen überhaupt nichts geändert. außer dem, dass die Staatsgewalt zu diesen ökonomischen Hebel ist schon der sozialistische Ausdruck, zu diesen ökonomischen Einrichtungen und Errungenschaften des Kapitalismus eine andere Stellung einnimmt. Als wäre nur das die Energie, mit der der Staat seine Planungsvorstellungen über diese Gesellschaft drüber stülpt, das, was das System, das ökonomische Prüfen von dem Unser unterscheidet. Das stimmt einerseits überhaupt nicht. Denn mit der Abschaffung der Eigentümer, mit der Abschaffung des privaten Kapitals, sind all die Einrichtungen, von denen man jetzt hört, Geld, Ware, Markt, Kredit, die sind nicht mehr das, als was man sie hier kennt. Man kennt sie nämlich hier als Mittel der Konkurrenz, als Mittel, mit denen private Betriebe, auch wenn es große Aktiengesellschaften sind, auf dem Markt erscheinen, ihren Gewinn und ihr Fortkommen bewerkstelligen. Also es sind einfach nicht mehr die Mittel der privaten Bereicherung, eben weil es den privaten Reichtum, ein Eigentum, an dem das private Interesse besteht, es zu vergrößern, nicht mehr existiert. Auf der anderen Seite verleiht der Staat drüben oder die herrschende Gewalt all diesen Einrichtungen unter ihren Vorzeichen wieder eine neue Existenz. Jetzt gibt es das alles ja. Es ist einerseits tatsächlich nicht dasselbe wie hier, aber man fragt sich, was ist es denn dann, wenn es vom Staat wie ein Planungsinstrument wieder in Kraft gesetzt ist? Haltet mal die Frage fest, darum geht es, was ist denn das dann alles drüben? Was man hier aber schon sehen kann, das ist ein sehr eigentümliches Verhältnis, in das diese Revolutionäre sich zu dem vorgefundenen Kapitalismus gesetzt haben. Die Art und Weise, wie sie sich auf die Einrichtungen der kapitalistischen Gesellschaft beziehen, die zeugen von dem Standpunkt, also die Art und Weise, die zeugt von dem Standpunkt, dass durch staatliche Aufsicht aus dem Kapitalismus und seinen Instrumenten durchaus ein gutes Mittel für die beiden Hauptziele des Sozialismus zu machen wäre. Die beiden Hauptziele, die ich vorhin an den Anfang gestellt habe, die Menschen besser zu versorgen und die Produktivkräfte der Gesellschaft gut zu entwickeln. Sie betrachten für diese beiden Ziele die Einrichtung des Kapitalismus wie ein gutes Mittel. Dieser Standpunkt, den Sie da einnehmen, zur kapitalistischen Gesellschaft, der ist einerseits, jetzt kommt wieder so ein einerseits, andererseits, der ist einerseits dieser Gesellschaft gar nicht übermäßig fremd. Das ist hier in jedem guten ökonomischen Lehrbuch, zumindest im Vorwort, nachzulesen. Und in jeder Zeitung und bei jeder Debatte über Wirtschaftspolitik, dass das ja wohl außer Frage stände, dass der Kapitalismus die Menschen versorgt und den Fortschritt bewerkstelligt. Wenn man den Riesenhuber fragt, ist der Kapitalismus für den stürmischen Fortschritt sämtlicher Teflonpfannen zuständig. Und wenn man den Blüm fragt, ist der Kapitalismus zuständig für die optimale Versorgung aller Menschen mit Arbeitsplätzen, Wohnungen, Brötchen und was man sich sonst noch wünschen kann. Diese idealistische Verkehrung, das, was der Kapitalismus mit den Leuten macht, wäre eigentlich die Erfüllung des Ziels, sie zu versorgen und die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Das ist als Ideal im Kapitalismus gang und gäbe. Es ist das Ideal von Verhältnissen, die einer ganz anderen tatsächlichen Logik folgen. Auch das ist hierzulande keinem ein Geheimnis. Da zeugen spätestens die Arbeitslosen dafür, dass nicht das Versorgen der Menschheit das oberste Grundgesetz ist, sondern das Geschäft, das von dessen Gang die Menschen abhängen. Auch dass das, was sich an Verteilung, an Ausstattung der Menschen mit Gebrauchsgütern ergibt, dass das die Folge davon ist, wie viel Geld sie verdienen und was die Waren kosten, die sie sich ja immerhin kaufen müssen, dass da ebenfalls von Geschäft praktisch die Rede ist und nicht von edelmütigen Versorgungsidealen. Das ist im Kapitalismus so klar wie nur was. Das gehört in die Entscheidung, betrachten wir die Sache doch mal nüchtern. Aber die nüchterne Betrachtungsweise, die hat ja auch ihre Grenzen. Dann fängt manchmal auch die sonntägliche Betrachtungsweise an, spätestens in den Wirtschaftsspalten der Zeitungen, in den hinteren Teilen und am Sonntag eben, Wochenendausgabe. Und da behaupten dieselben Leute, die die ganze Woche über die Börsennachrichten wiedergeben und damit dokumentieren, worum das gesellschaftliche Leben im Kapitalismus kreist, die preisen dann dieses selbe System als eines der Versorgung des Fortschritts. Dieses Ideal ist also im Kapitalismus furchtbar bekannt. Das haben die Sozialisten drüben nicht erfinden brauchen. Das Eigentümliche ist nur, sie nehmen es nicht so, wie es im Kapitalismus gemeint ist, nämlich als Ideal ganz anders gearteter Verhältnisse, sondern sie nehmen es als Pflicht für den Staat. Der soll nun auch dafür sorgen. Der soll sich gewissermaßen auf den Standpunkt des ideal erwünschten Ergebnisses stellen und alle Weichen so stellen, dass überhaupt nichts anderes als dieses ideale Ergebnis rauskommen kann. Das Ideal als Organismus, das Ideal der bürgerlichen Ökonomie als Organisationsprinzip der revolutionären Ökonomie. Das ist mal in eine Formel gefasst, das seltsame Unternehmen des russischen Sozialismus. Vom Staat richtig gehandhabt, soll dann auch alles, was es im Kapitalismus gibt, seine wahre Leistungsfähigkeit erweisen. Es ist, als würden die vorrechnen, der Kapitalismus behandelt die Leute schlecht, mit dessen Mitteln versorgen wir sie besser. Der Kapitalismus rechnet falsch, verrechnet sich, schafft Krisen und Arbeitslose. Wir rechnen mit denselben Mitteln besser und dann geht es immer zu hemmungslos aufwärts. Dieser Kanzlertraum, Kanzler Kohl meine ich da, vom immerwährenden Fortschritt, das genau leuchtet den Sozialisten drüben furchtbar ein und sie sagen, genau das machen wir. Nun ist das allerdings nicht so einfach, um es mal höflich auszudrücken. Denn ihrem Begriff nach, und mit Begriff meine ich jetzt nichts Philosophisches, sondern das, was diese Sachen eigentlich sind, was ihre ökonomische Logik ausmacht. Ihrem Begriff nach sind solche Sachen wie Ware, Geldbeziehung, Kredit, Gewinn und so weiter, eben alles andere als Hilfsmittel für eine staatliche Planung. Ich muss das jetzt mal einschieben, damit der Gegensatz klar wird, auch wenn ich ansonsten nur sagen kann, lest mal das Kapital durch, wieder oder überhaupt zum ersten Mal, da steht das alles erklärt drin. Ware, das ist auch heute noch und wie auch immer groß die Aktiengesellschaften sind, die Waren produzieren und unters Volk werfen. Das ist Privatproduktion für den Tausch. Das ist nicht fertig, das Unternehmen, wenn es in sich seine Produktion hervorgebracht hat, das muss noch auf dem Markt abgesetzt werden, erst damit ist die Sache fertig. Es ist also ein Tausch, der dazu dient, gesellschaftlichen Reichtum in Geldform an das Privatsubjekt zu ziehen, die Firma, den Kapitalisten, der da hat produzieren lassen oder produziert hat. Natürlich stellt sich auf diesem Wege eine Arbeitsteilung ein zwischen den konkurrierenden Betrieben. Aber Ware ist geradezu das Gegenprinzip zu dem, dass man die Sache plant. Vorab sagt, wir brauchen so viel davon, das macht die Abteilung A und die Produktionsbrigade 7Y macht Schuhe und zwar möglichst moderne, möglichst schön und bequem. Dass das eine, wenn schon nicht vernünftig geplante, dann doch wenigstens selbsttätige Form der Arbeitsteilung wäre, dieses Produzieren für den Tausch, das ist der schöne Schein eines Verhältnisses, das tatsächlich ganz anders funktioniert. Diese scheinbare Selbsttätigkeit, das quasi immer von allem in jedem Geschäft genügend anzutreffen ist. Das ist das Ergebnis davon, dass die Produzenten mit ihrer Produktion ein Risiko eingehen. Nämlich das Risiko, dass sie in Wahrheit gesellschaftlich völlig überflüssige Arbeit geleistet haben, was ihnen der Markt mitteilt, indem ihre Waren dort liegen bleiben. Es ist also wirklich dann zu sagen, das alles ist für die Versorgung oder sowas, oder für eine gute Arbeitsteilung, das ist Unsinn, weil die Arbeitsteilung, die sich tatsächlich herstellt, die ist so quasi die abhängige Variable des geschäftlichen Bemühens der privaten Produzenten. Und das ist in Ware eingeschlossen. Die Ware ist dieses Ding, Privatproduktion für den Tausch. Das Geld, das es das gibt, das hat sein doppeltes Gesicht. Auf der einen Seite bedeutet es, als das Mittel, mit dem man überhaupt an Gebrauchsgüter drankommt, bedeutet es für die, die zu wenig davon haben, den Ausschluss vom ganzen Kosmos des gesellschaftlichen Reichtums. Schluss, fertig, diese Sorte Armut ist damit eingeführt. Armut ist der Inhalt von dem, dass Geld das Mittel ist, überhaupt an das heranzukommen. Auf der anderen Seite, wo genügend Geld da ist, ist es das Mittel, nicht bloß an die Resultate der Arbeit heranzukommen, die man gerade braucht, sondern die Arbeit selbst in dieser Gesellschaft zu kommandieren. Die Privatmacht des Geldes heißt Kommando privater Institutionen über große Teile der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsfähigkeit. Kommando ist da der Witz. Und das ist das Gegenteil auch an dieser Stelle wieder von einer irgendwie ermittelten und festgelegten Arbeitsteilung, einem Plan. Ein Befehl vom Staat ist was anderes als das Kommando durchs Geld, durchs Kapital, das eben massengesellschaftliche Arbeit bewegt. Der Markt ist auch kein Planungsinstrument, sondern es ist seinem Begriff nach das Geschehen, dass die privaten Produzenten um den Absatz ihrer Waren, also um Geld als Inbegriff des gesellschaftlichen Reichtums und der gesellschaftlichen Macht konkurrieren, sich wechselseitig da aus dem Markt boxen und so weiter. Ohne das ist der Markt ein Unsinn. Der Gewinn ist eine Frucht dieses Bemühens um Absatzchancen. Es ist die Frucht der Arbeit als entlohnter Dienst, und zwar als Dienst für ein Kapital, das diese Arbeit kommandiert. Das ist alles der Inhalt dieser ökonomischen Größen. Bis eben hinauf zur Börse. Zu sagen, die Börse wäre ein Planungsinstrument, der wird es vollends lächerlich. Merkt man ja, ne? Auf einmal gehen die Kurse runter und keiner kennt sich aus. Das Seltsame ist, das kümmert die Sozialisten drüben alles überhaupt nicht. Auch dass sie es bei Marx alles nachgelesen haben, dass Ware, Gewinn, Kredit, das alles sind und insgesamt also das Gegenteil einer planmäßigen gesellschaftlichen Arbeitsteilung, das hat sie nicht erschüttert. Sie haben einerseits mit ihrer Revolution all diese Instrumente als Instrumente der kapitalistischen Bereicherung außer Kraft gesetzt, weil die gibt es ja jetzt nicht mehr, Kapitalisten, die sich bereichern. Jetzt, das muss man sich mal jetzt auch klar machen, wenn es jetzt drüben Betriebe gibt, dann sind das keine eigennützigen Käufer und Verkäufer mehr, die darauf achten, durch eine rentable Produktion Gewinn zu machen. Sondern die Betriebe sind Produktionsstätten und gehören dem Staat und sind als solche Auftragsempfänger des Staates. Fertig. Das sind sie. Das ist jetzt ihr ökonomischer Begriff. Der Preis, den gibt es jetzt drüben, aber der ist nicht mehr das Kampf- und Konkurrenzmittel der privaten Produzenten. Sondern wenn, dann ist es wie eine Ziffer, eine Kennziffer, die der Staat an ein Produkt dranheftet. Der Gewinn ist nicht mehr der selbstverständliche Lebenszweck eines Betriebs, sondern wenn es den geben soll, dann muss der Staat erst dafür sorgen, dass seine Preisgestaltung sowas zulässt wie eine Differenz zwischen Einkauf und Verkauf, wenn dazwischen dann die Produktion sich abgespielt hat. Das Produkt ist nicht mehr, das ist das Faktum, das ist nicht mehr eindeutig dem Kriterium seiner Verkäuflichkeit unterworfen. Die Produktion steht nicht mehr unter dem Diktat ihrer Rentabilität. Das ist ja gerade außer Kraft gesetzt. Es steht dem Staat eigentlich für sein Kommando zur Verfügung. Und jetzt geht dieser Staat hin und will in Kraft setzen, das, was er außer Kraft gesetzt hat. Nämlich eine Produktion, die nicht einem Befehl gehorcht, sondern diesem scheinbaren Automatismus, dass durchs Kaufen und Verkaufen gleich zweierlei passiert. Nämlich erstens ein Hinlenken der Waren dorthin, wo sie gebraucht werden. Und zweitens, gerade wenn man dieses Waren kaufen, produzieren, wieder verkaufen, um neu einkaufen zu können. Gerade wenn man das ganz kunstgerecht vollführt, so der Befehl dieser neuen Staatsgewalt, dann soll eben beides rauskommen, sowohl eine wunderbare Verteilung wie eine Mehrung des gesellschaftlichen Gewinns. Diese Betriebe sollen durchaus das, was der Marx mit der Formel GG', das Geld ist dazu da, mehr Geld hervorzubringen, seinen Besitzer zu bereichern. Diesen Mechanismus schätzen sie durchaus und wollen, dass jeder Betrieb so handelt, sein eingesetztes Geld durch Produktion und Verkauf vermehrt, nur dass der Gewinn nicht den privaten Produzenten, sondern dem Staat als Agentur der Arbeiterklasse zur Verfügung stehen soll. Ich hoffe, das wird deutlich. Diese eigentümlich widersprüchliche Planungsmaxime, alles das, was es im Kapitalismus gibt, außer Kraft zu setzen, um es ohne seinen Lebensnerv, quasi kastriert um seinen ganzen privaten Charakter, wieder in Kraft zu setzen, als einen kunstreichen Mechanismus, der im Interesse der proletarischen Hauptanliegen, Versorgung und Fortschritt selbsttätig wie ein Automat funktionieren soll. Dieser Automatismus ist nun allerdings, da zeigt sich das gerade, was ich eben mit kastriert gemeint habe, dieser Automatismus ist ein Schein. Da passiert nichts mehr, so wie man beim Kapitalismus sagen kann, das ist dermaßen automatisch, dass man darüber geradezu fromm werden könnte. Es gibt ja Ökonomen, die haben sich darüber, der Adam Smith war der Hauptvertreter dieser Richtung, besser bekannt als Adam Smith, die haben sich direkt aus dem Marktgeschehen die hinterrücksordnende Hand, quasi den lieben Gott des Marktes, abgeleitet. Das gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr. Es gibt keinen realsozialistischen Gewinn- und Warenverteilungsmechanismus. Sondern alles, was es da nun geben soll, damit dieses Wertgesetz, wie Sie es immer nennen, doch wieder in Kraft tritt als staatliches Planungsmittel, das muss der Staat jetzt erst wieder inszenieren. Der muss seinen Betrieben, die jetzt mal quasi ideell gesehen eine Sekunde lang nichts anderes waren als Produktionsstätten für Gebrauchsgüter und ein Personal, das die nötigen Geschäfte erledigt. Denen muss er jetzt erst wieder das auferlegen. Tja, das, was ihr an Produktionsmitteln kriegt, müsst ihr quasi kaufen, also in eurer Rechnungsführung als ausgegebenes Geld verbuchen. Dann müsst ihr produzieren unter dem Diktat der Rentabilität, und dass ihr das auch hingekriegt habt, muss sich zeigen daran, wie viel Preise ihr für euer Produkt bekommt. Und da muss ein Überschuss rausschauen und den sollt ihr dem Staat abliefern. Dass die Betriebe überhaupt als an Gewinn interessierte Käufer und Verkäufer sich betätigen und zwischen Kauf und Verkauf eine Buchführung haben, und zwar mit Geld, statt mit den materiellen Größen, die es da technisch zu beaufsichtigen gibt. Das muss der Staat denen erst wieder künstlich auferlegen. Und das macht er auch. Immer natürlich mit dem Widerspruch, er klemmt sie selber in ihrer schönen betrieblichen Buchführung zwischen Preise ein, die er diktiert, die also gar nicht die Unternehmen nach ihren Bedürfnissen und nach ihrem Stand in der Konkurrenz beeinflussen können. Durch Preisdrückerei beim Einkaufen, durch Preisdrückerei nach oben oder zum Zwecke des Unterbietens von Konkurrenten nach unten beim Verkaufen und so weiter. Zwischen die Preise, die der Staat diktiert, weil er sich vorstellt, wenn ein Ding so und so viel kostet, dann ist damit die Versorgung, wie ich sie mir vorstelle, am besten gewährleistet. Dazwischen sollen eben die Betriebe sich jetzt aufführen, wie kleine Kapitalisten, was sie gar nicht sind. Dieses, sie sollen sich wie kapitalistische Unternehmen betätigen, das hat die Komplikation, das geht natürlich überhaupt nicht als Befehl. Das ist war den realsozialistischen Planern auch gleich klar, dass der Befehl Macht Gewinn für sich genommen unsinnig ist und auch gar nicht das erfüllt, was sie sich als Automatismus der Ökonomie, als Automatismus der Verteilung von neu produzierten Waren und als Automatismus der Gewinnerwirtschaftung vorgestellt haben. Sondern sie verbinden sofort den Befehl, Gewinn zu machen, und zwar mit den vorgeschriebenen Preisen, mit dem Angebot an Betrieb und Belegschaft, an dem Gewinn, den sie machen sollen, auch teilzuhaben. Jetzt muss also sogar noch das, was im Kapitalismus das Allerselbstverständlichste von der Welt ist, nämlich dass der Eigennutz des Fabrikbesitzers, sogar der muss künstlich hergestellt werden. Und zwar eben durch den Kunstgriff zu sagen und das Aufrecht aufzuerlegen und gleich in 1000 Gesetze und Normative und Vorschriften und sonst was alles niederzulegen, wenn ihr meine Planungsvorgaben erfüllt, meine ist jetzt vom Standpunkt des Staates gesprochen, dann habt ihr Betriebsleiter und Betriebsbelegschaft auch was davon, nämlich einen Vorteil, eine extra Prämie zum normalen Lohn, der fürs Durchwurschteln reicht. Um diese Logik des Warenkaufens, um mehr beim Verkauf zu erlösen und den Gewinn dem Staat zuzuführen und dadurch die gesellschaftliche Versorgung sicherzustellen und den Fortschritt zu finanzieren. Diesen monetären Dienst am Fortschritt des Staates erlegt der Staat seinen Betrieben auf, eben gerade nicht durch Befehl. Das lässt sich auch, dann wäre die ganze Logik wieder weg, dann könnte er ja gleich das vernünftige Befehl. Sondern er erlegt sie auf, indem er ihnen einen Anreiz gibt. Dieser Anreiz, um dann noch sowas zu sagen, das ist sowas komisch Unmaterialistisches. Der materielle Zusammenhang zwischen dem, dass man was will und dass es erst produziert werden muss, der ist klar und eindeutig, den kann man sogar einem Kind erklären. Aber wenn die Gesellschaft dort bei ihrer seltsamen Sorte Planung das erstmal total auseinanderreißt, das, was an Gebrauchsgütern produziert werden soll und was der Einzelne, der sich an diesem Produktionswerk betätigt, davon hat, wenn da gar nicht ein gar nicht jedem ersichtlicher planerischer Zusammenhang zwischen diesen beiden Sachen hergestellt wird, sondern dass alles wieder über die Irrationalität des Kaufens und Verkaufens vonstatten gehen soll, dann ist natürlich klar, dass man den, der das machen soll, den Betriebsleiter und die Belegschaft, auch nicht einfach zufriedenstellen kann mit dem großen Warenreichtum, dem Güterreichtum, den es jetzt in der Gesellschaft gibt und von dem sich jeder das Nötige abholen kann, sondern um die Leute dann irgendwie noch zu interessieren und zufriedenzustellen, muss man eben auch noch in der geschilderten Weise ein Äquivalent für kapitalistischen Gewinn vorschreiben. Deswegen ist der Warenwitz dieser Produktionsweise erst fertig mit dem Erlass von sogenannten Stimuli, Stacheln, lateinisch, der materiellen Interessiertheit. Das ist ein dermaßen wahnsinniges Wortgebilde. Das ist dermaßen weit weg von dem Materialismus, den jeder hat. Auf der Grundlage quasi, dass der weg ist, dass der erstmal so nicht auf seine Kosten kommt. Das wieder als Stachel einzuführen, das ist die seltsame Planungsleistung des sozialistischen Staates. Man darf jetzt nicht denken, das Ganze kann doch nicht klappen. Auch wenn ich jetzt noch so sehr den Widerspruch dieser Sorte Planung betont habe. Nein, das klappt wunderbar. Die Betriebe nämlich, vom Leiter bis zum letzten Hilfsarbeiter, die lassen sich auf das, was der Staat jetzt an Stimulationen ihres materiellen Interesses einführt, durchaus so ein, wie der Staat ihnen das auferlegt. Wenn es nämlich jetzt um Gewinne gehen soll, eingeklemmt zwischen den staatlichen Preisnormativen, dann sehen sie auch zu, dass sie die Anreize, die der Staat ihnen da in Aussicht stellt, wahrnehmen können. Wenn es also für besonders hohen Gewinn eine Vergünstigung für Betrieb und Belegschaft gibt, na, dann wird die Mannschaft auch zuschauen, dass sie zum Beispiel nur solche Güter produziert, bei denen, für die der Staat zufällig oder absichtlich einen besonders hohen Preis festgesetzt hat. Und die Sachen, die sie eigentlich auch produzieren sollen, aber die keinen so hohen Preis erlösen, die mal ein bisschen beiseite lassen, damit hinterher ein schöner Gewinn rausschaut. Berechnen lässt sich da jeder auf die staatlichen Stimuli ein, und dadurch, dass sie das alle mitmachen, tritt jetzt richtig schlagend hervor, dass das, was als automatische Form gesellschaftlicher Arbeitsteilung gedacht war, alles durcheinander bringt. Dass dann auch das, was andererseits doch die Vorschrift ist, darüber soll die Versorgung von Volk und Gesellschaft klappen, dass das darüber dauernd mehr verhindert als bewerkstelligt wird. Gerade darüber, dass alle begriffen haben, ja, der Staat will gewinnen, dafür setzt er materielle Stimuli aus, an die wollen wir dran, also machen wir das nötig. Es gibt da tatsächlich genauso viel auszunutzen, wie es da natürlich auch für dieses Bestreben Hindernisse gibt. Es gibt dann auch ganz, weil immer, wenn jetzt die Belegschaft sich auf irgendwas eingestellt hat und gesagt hat, da ist eine Chance für Gewinn, da klotzen wir jetzt ran und lassen das andere weg. Da merkt früher oder später der Staat allemal, das Ergebnis ist ihm auch nicht recht. Nehmen wir ein Beispiel. Jahrzehntelang ist der Gewinn, an dem die Leute beteiligt werden, na gut, der bemisst sich sowieso immer an dem Preis der Produkte. Jetzt sind Preise festgelegt, die sind beispielsweise für gewisse Gegenstände aus edlem Material, zum Beispiel für Schuhe aus Schlangenleder, das ist jetzt ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, sind die Preise höher als für irgendwelche Kunststofflatschen. Jetzt macht der Betrieb die Kalkulation, nicht was wollen die Leute, nicht was ist bequemer, nicht was muten wir unseren Werktätigen an Schuhbekleidung zu, sondern ganz sachgerecht, bei welcher Sorte Schuhe ist die Gewinnspanne am höchsten. Prompt werden nur noch die gemacht. Es ist gar nicht so, als ob dann immer Ramsch rauskommt. Die würden am liebsten noch Goldborden auf die Schuhe nähen, weil wenn das Gold, was da investiert wird, den Preis erhöht und das irgendwie in den Verkaufspreis eingehen darf, dann rechnen die natürlich so, die Arbeit ist dieselbe, ob ich eine Blechborde oder eine Goldborde auf den Schuh stricke. Wenn das aber mehr Geld bringt, mache ich natürlich Letzteres und lebe für sozialistische Verhältnisse in Saudi. Ja, natürlich merkt es dann der Staat, dass auf einmal seine Goldproduktion zu den Schuhfabrikanten fließt und sagt, das, so war es jetzt nicht gemeint. Wie allgemein diese Erscheinung ist, zeigt sich dann an der Normative, die er jetzt wieder erlässt. Er sagt, na also gut, Gewinn schon, aber Gewinnbeteiligung dividiert durch Einsparungsnormative, die ich euch jetzt auch vorgebe. Ich beschließe einfach, jeder Betrieb verbraucht gefälligst im nächsten Jahr 10% weniger. Wie er das macht, ist dem sein Problem. Na gut, sagen dann die Schuhfabrikanten, dann nehmen wir natürlich bloß noch Silber. Das ist eine einfache Übung, die 10% zu ersparen. Jetzt hat aber einen anderen Betrieb gegeben, der hat gerade recht und schlecht so elementar funktionierende Waschmaschinen produziert. Dem ist überhaupt nicht klar, an welcher Stelle er da was sparen könnte. Natürlich kann er jetzt rostfreien Stahl durch rostenden Stahl ersetzen. Und weil dann das Produkt ihm immer noch als Betrieb einen Gewinn abwirft, auf den es ja ankommen soll, wird er das auch machen. Bloß damit ist der Staat dann natürlich auch wieder nicht zufrieden, wenn dann hinterher jeder sagt, na, diese Maschine ist zwar wunderbar, aber nach der dritten Wäsche wird die Wäsche rosten. Das kauft ja auch nicht so viel. nehmt das jetzt nicht einfach als Karikatur. Das sind lauter Beispiele, die sind auch nicht Sache der westlichen Hetze, sondern das sind genau die Probleme, mit denen das ganze Publikum im Ostblock sich unterhält. Dass solche Beispiele den Weg in unsere Zeitungen finden, das stellt ja nur der Offenherzigkeit des realen Sozialismus ein sehr günstiges Zeugnis aus. Dass die einen riesen... Nachdem er das kontert, nachdem er das beheben will, das folgt immer der Vorstellung, der Automatismus, den der Staat sich vom Tauschwert erhofft, dieser Automatismus ist noch nicht perfekt genug. Und wonach sie dann suchen, ist immerzu ein dermaßen geniales Verhältnis zwischen Ware und ihrem Preis, dass der Automatismus endlich mal klappt. Jetzt könnte man Ihnen ja vom Standpunkt des Kapitalismus aus sagen, diese Suche ist vergeblich. Schon im Kapitalismus ist es eine Lüge, dem Preis eine Allokationsfunktion zuzuschreiben. Denn Allokation, das heißt, dass durchs Kaufen und Verkaufen die Waren immer irgendwie zum Kunden kommen, das ist die triviale Folge davon, dass mit den Sachen ein Geschäft gemacht wird, deswegen ist aber das Geschäft der Witz und nicht die Versorgung, schon gar nicht etwas Gutes. Man könnte denen auch noch sagen, na, euer Versuch, die Sache auf den Kopf zu stellen und zu sagen, was der Kapitalismus mit seiner Geschäftstüchtigkeit nicht klappt, das machen wir durch eine furchtbar planmäßige Anwendung des Wertgesetzes und der Warenpreisbeziehung. Na, alles, was ihr da drüben zustande bringt, das ist nochmal extra die Widerlegung dessen, dass der Preis und dieser ganze Tauschwertüberbau so etwas wie eine vernünftige Allokationsfunktion je haben könnte. Wenn irgendwas drüben widerlegt wird, dann ist es gerade nicht, dass der Plan funktionieren könnte, sondern was drüben widerlegt wird, ist der Markt als vernünftige Verteilungsinstanz. Denn sobald man ihn als solchen benutzt, versagt er alle seine Dienste. Die Grünen stehen nun allerdings auf dem Standpunkt, wenn sie auf irgendwelche Mieshelligkeiten in ihrer Planung stoßen, wenn da immer die Produkte nicht das taugen, was sie sich davon versprechen und so weiter, dann hätten sie die Gesetze des Wirtschaftens mit dem Tauschwert immer noch nicht genügend beachtet. Das ist der elementare und unter Kommunisten unverzeihliche Fehler, den wir den Typen Grün vorhaben. Nochmal, dass dann immerzu der Plan an allen Ecken und Enden, wo ein Betrieb dem anderen in die Hände arbeiten soll, nicht klappt, das ist eine notwendige Folge von dieser Etablierung des Tauschwerts als scheinbar selbsttätiger Regulierungsinstanz. Dasselbe passiert nämlich im Kapitalismus ganz ohne Markt. Da passiert auch ständig massenhafte Vergeudung verausgabter gesellschaftlicher Arbeit, etwa indem Waren liegen bleiben, zum Ladenhüter werden oder unter ihrem Herstellungspreis, unter Wert verkauft werden müssen, weil sie sonst kein Käufer dafür sind. Das ist im Kapitalismus sogar umgedreht, dass immer Nachfrage und Angebot überhaupt nicht aufeinander passen. Das ist im Kapitalismus das schöne Lebensrisiko, das die kapitalistischen Unternehmungen mit ihren Marktstrategien beantworten. Und das hat allemal zur Folge, dass ein Konkurrent auf seinem Krempel sitzen bleibt und dem seine Waschmaschinen sogar verrosten, ohne dass sie benutzt werden. Also das ist gar nicht der Unterschied, dass im Sozialismus Arbeit vergeudet würde und hier im Kapitalismus wäre jedes Stück Arbeit furchtbar ertragreich aufgehoben. Nein, das ist Quatsch. Es äußert sich bloß anders. Das, was hierzulande dann immer als Konkurrenz mit dem Preis das Geschäft belegt, das ist drüben in diesem System, der vom Staat nach seinen Planungsvorgaben festgelegten Preise ein nicht aufeinander passen des Bedürfnisses und des entsprechenden Güterangebots. Deswegen hat auch Armut im Sozialismus ein anderes Gesicht als hier. Nicht als ob sie größer oder kleiner wäre, das sollen andere Leute untersuchen. Die sieht anders aus, sie hat ein anderes Prinzip. Wenn hier die Armut die triviale Folge des Portemonnaies ist, dass man halt am 15. schon alle ist, und dass man dann auf Vorschuss leben muss, den man dann irgendwann auch zurückzahlen muss und solches Zeug. Da ist ein Kunststück, wenn das sowieso alles übers Geld geregelt ist, dass dann die Kaufhäuser voll sind. Das muss ja sein. Da sind ja die vollen Kaufhäuser geradezu das Dokument der Leistungsfähigkeit des Geld- und Preissystems zur Verarmung der Leute. Das sind doch die Dokumente, von was allen der normale Geldbesitzer ausgeschlossen ist. Also von wegen, die vollen Schaufenster wären ein Glück, dokumentieren doch, dass was im Schaufenster steht, ist ein einziges Dokument dafür, was alles nicht bei den Leuten steht. Drüben sieht das anders aus, da stoßen sie, ehe sie an die Schranken ihres Geldbeutels stoßen, stoßen sie an die Schranke dessen, dass der Markt, dass der Clan mal wieder nicht für genügend Wollstrümpfe gesorgt hat. Weil eben die Preise für Wollstrümpfe nicht hoch genug waren und stattdessen haben sie alle Kunststoffstrümpfe hergestellt, die dafür zuständigen Betriebe. Oder sie sind überhaupt auf die Produktion von Transistorradios übergegangen. Das sind auch noch so Nebenpunkte mal zur Erheiterung zwischendurch, dass die Großbetriebe, die eigentlich bloß Produktionsmittel herstellen sollen in der Sowjetunion, die sollen alle nebenher zwecks Verbesserungen der Versorgung der Menschheit alle noch irgendein Gebrauchsgut nach freier Wahl produzieren. Das dann auch also zu erratischen Ergebnissen führt, kann man sich ja denken. Da gibt es dann also große, das wäre so ungefähr wie wenn Bornstein und Koppel neben dem, dass sie also große Blechrollen für die Automobilproduktion herstellen, sich nebenbei noch, und dieses Beispiel gibt es wirklich, Bügeleisen herstellen. Und damit eine Planlücke ausfüllen, von der sie sich versprechen, dass dadurch das Volk zufrieden wird und sie kriegen dadurch einen extra Erlös, weil die Preise für Bügeleisen im Verhältnis zu Autostahl sehr günstig sind. Wofür die Erinnerung, nur damit die Hauptsache klar bleibt, wofür das alles steht. Die entwickeln dass unter dem Diktat des Tauschwerts dauernd gesellschaftliche Arbeit vergeudet wird, stellt sich in diesem System dauernd dar als Problem des Clans. Und immerzu kommen sie auf nichts anderes, um das zu beantworten, als die Suche nach immer neuen, schöneren, noch besseren Stimulationen und vor allem dem Hauptstimulus, den Preis, steigen sie immer nach, welcher Preis für welches Gut wohl haargenau der passende wäre, sodass diese absurde Gleichung, es sorgt automatisch für Gewinn und für die bestmögliche Versorgung, endlich mal aufgeht. Es ist übrigens dann so, irgendwann gehen dem Staat auch seine materiellen Stimuli aus. Das lässt sich alles gar nicht durch Anreize stimulieren, dass er dann alles will. Schon gar nicht diese widersprüchlichen Normative, etwa man soll effektiv produzieren, aber dabei sparsam. Man soll die Produktivkräfte des Betriebs erneuern, aber man soll das nach Maßgabe der bisher schon akkumulierten Gewinne nur dürfen. Also eine Betriebsumstellung auf neue Produktionsmittel. Die soll man machen, aber sie soll andererseits gebunden sein an die bisher schon bewiesene Leistungsfähigkeit dieses Betriebes. Das stellt lauter Weichen in eine Richtung und auch wenn dann noch eine Weiche dazukommt, da gehen dem Staat mal irgendwann die materiellen Stimuli aus. Der kann dann tatsächlich nicht alles den Leuten zu einem Angebot machen. Er muss aber andererseits ja mit Leuten rechnen und mit Betrieben, die sich auf seinen blöden Plan hundertprozentig einlassen. Und deswegen schreitet dieser Staat immer in letzter Instanz zu einer Generalkorrektur all seiner Planvorgaben und die heißt, Leute, strengt euch doch mal ein bisschen an, warte doch nicht immer auf meine Vorschriften, mach doch mal freiwillig das, was der gesunde Menschenverstand gebietet. Und dieser Appell an den gesunden Menschenverstand, wo das ganze System den gesunden Menschenverstand der Planung außer Kraft setzt, das ist dann allerdings tatsächlich nichts anderes als ein ganz widerlicher moralischer Appell, dass quasi die Leute durch ihren moralischen Einsatz all die Misshelligkeiten ausbügeln sollen, die das Planen mit Marktgrößen ihnen beschert. Es ist eine Schande für diese Produktionsweise und für den Sozialismus, den sie drüben praktizieren, dass dann am Ende die Moral der Leute, dass diese ehrlichen Rothäuser sich dann reinhängen und machen das dann auch, dass das in diesem System tatsächlich die Qualität einer Produktivkraft hat. Jetzt ist es gerade eine Errungenschaft des Kapitalismus, die eher ausbeuterisch nutzt, den Ertrag eines Arbeitsplatzes von dem Typen, der ihn ausfüllt und dessen Arbeitsmoral weitestgehend unabhängig zu machen. Und statt dass sie drüben im Interesse der Arbeitserleichterung ebenfalls den ganzen Einsatz auf den planmäßig eingesetzten Arbeitsplatz und die dort angewandte Technik verlegen und den Menschen ansonsten sagen, mach dir nichts draus, 4 Stunden hin, dann darfst du wieder heim und dann kannst du anfangen, das Produkt zu genießen. Aber die 4 Stunden sind leider nötig. Stattdessen agitiert dieser Staat dafür, dass diese Leute drüben sich dann auf einmal die Arbeit zu ihrem Hauptlebensanliegen machen und ihre ganze Moral und ihre ganze Begeisterung und sonst was alles da hinein versenken, dass sie dem Staat seine Lücken lösen. Das Fazit. Die ganze Planung kreist um die Absurdität, den Tauschwert einerseits durch staatliche Planung, zum andererseits automatisch wirkenden Bewegungsgesetz der ganzen Ökonomie zu machen. Also einer immer effektiveren Produktion und einer immer gerechteren Verteilung. Was dieser befohlene und durch staatliche Administration in Kraft gehaltene Mechanismus tatsächlich bewirkt, ist ein bisschen was anderes. Das ist nämlich der Effekt, dass die Macht des Geldes, die dort keine Privatmacht mehr ist, aber die nach wie vor die gesellschaftliche Arbeit eigentlich kommandiert, dass diese Macht des Geldes sich bei der Instanz sammelt, konzentriert, die eigentlich sowieso durch ihre Befehlsgewalt schon das Kommando über die ganze Gesellschaft hat. Sodass sie jetzt immer mit ihren beiden Kommandogewalten, dem Geld und der staatlichen politischen Macht, sich quasi immer zu doppelt dem Volk näher behelligen kann. Das tatsächliche Fazit ist, um es nochmal so auszudrücken, die Bequemlichkeit für diesen Staat, dass der produzierte Reichtum sich wie von selbst, da klappt der Automatismus, in seinen Händen als abgelieferter Gewinn sammelt. Und das Volk nur über dieses absurde System der Stimulationen davon noch so seinen kompensatorischen Anteil bekommt. Das Prinzip, also um es mal von der formellen Seite her auszudrücken, das Wie dieser Planung, nicht der Zweck der Kommunisten drüben, sondern das Prinzip, wie sie das in die Tat umsetzen und damit natürlich auch, was sie sich vorgenommen haben als neue Gesellschaft. Dieses Prinzip ist durch und durch antirevolutionär, weil es immer von dem Bemühen bestimmt ist, die Freiheit des Produzierens nach dem gesellschaftlichen Bedürfnis, die die Revolution errungen hat, diese Freiheit zu widerrufen. Das ist wie eine Sehnsucht nach einem Zwangsgesetz, dem man als Staat gehorcht, ausgerechnet das als Leistung einer revolutionären Gewalt, die das Volk aus der Abhängigkeit von solchen hinterrückswaltenden ökonomischen Gesetzen befreit haben will und auch tatsächlich befreit hat. So zu planen, das ist wie der Widerruf der Revolution, die man gemacht hat. Und die tatsächlich natürlich nicht widerrufen wird. Es ist kein Kapitalismus, was wir machen. Also auch das alles, das wäre sozusagen wieder unterwegs zum Kapitalismus. was mal ein linker Verdacht gegen die Sowjetunion war und was jetzt eine reaktionäre Hoffnung ist. Die werden quasi wieder unterwegs zu uns. Das ist eine optische Täuschung. Wenn die Markt sagen, dann meinen sie den Markt so, wie sie ihn sehen, als Hebel der Planung. Wenn die Gewinn sagen, dann meinen sie nicht, Privatkapitalismus soll wieder sein, sondern diesen selbsttätigen Mechanismus, das Vertrauen auf Gewinn als Hebel, genauso wie mit Ware und Geld und wahre Geldbeziehung in diesem ganzen Zeug. Wenn der Gorbatschow heute Markt sagt, dann meint er vollends bloß noch den Idealismus, den Moralismus des sich extra reinhängens, mit Privatinitiative die staatlichen Lücken büßen. Das hat wirklich mit dem kapitalistischen Markt überhaupt nichts zu tun. Nein, unterwegs zum Kapitalismus sind sie nicht, auch wenn man sagen muss, das, was sie bei sich institutionalisiert haben, das sieht für jeden Kapitalisten so aus wie ein gemachtes Bett. Und wenn einer mit Kapital rübergeht, hat er auch wirklich überhaupt keine Schwierigkeiten, wenn er bloß genug Kapital einbringt, mit einem Joint Venture, das sich gewaschen hat, Russen auszubeuten, dass sich das wiederum gewaschen hat. Also, des Kapitalismus fähig ist dieses System durchaus. Aber es macht ihn überhaupt nicht, da denkt tatsächlich keiner dran und auch keine Reform führt aus Versehen so etwas wie den Kapitalismus, also die Privatmacht des Geldes wieder herbei. Los. Kommunismus oder ein Weg dahin ist es auch nicht gerade. Das zeigt, tritt nur der Punkt zutage, wo und inwiefern diese Sozialisten den Kapitalismus überbieten wollen. Sie wollen tatsächlich ihn besser machen. Da könnte man jetzt noch schön drüber philosophieren, beziehungsweise die Philosophie des Fortschritts, den diese Sorte Sozialisten, die wir deswegen Revisionisten nennen, die haben einen ganzen philosophischen Überbau über diese Idee, sie verbessern den Kapitalismus und bringen deswegen dessen Produktionskräfte erst voll zur Entfaltung. Ausgerechnet dadurch, dass sie alle Ingredienzien der kapitalistischen Produktionsweise zum Instrument ihres Plans ernennen. Aber das führt jetzt endgültig zu weit. Überlegen wir auch, soll ich noch was Historisches dazu sagen? Weil an das, was ich jetzt dargelegt habe, schließt sich natürlich immer die furchtbar aparte Erörterung an, bis wann war es denn noch korrekt im Sozialismus und ab wann ist es schiefgelaufen? Also, das bringt sachlich jetzt nichts Neues, weil ich denke, das ist jetzt, ich habe jetzt lange genug rumgeredet, dieses kontrarevolutionäre Prinzip ist das Gesetz der sozialistischen Ökonomie drüben. Und das hat sein historisches Interesse, mal daran zu erinnern, wie das der Lenin gehandhabt hat und was der Stalin dazu beigetragen hat. Aber das muss nicht sein, also soll ich es machen? Ja. Ja. Was? Ja. Wer ist für dein, lieber den Stalin? Gut, dann mache ich es ganz kurz, damit wir auch. Dass Warenproduktion eine Sache ist, die dem Kommunismus widerspricht, haben alle alten Bolschewiken noch gewusst. Sie haben es in die Debatte eingeführt, als der Lenin sich genötigt gesehen hat, nachdem der Bürgerkrieg mal überstanden war, den Bauern mit einem Angebot zu kommen. Die Bauern haben sich einfach strikt geweigert, ihr Getreide abzuliefern, und der Lenin hat zu Recht gefürchtet, damit hungern sie die Arbeiterklasse aus. Deswegen hat er sich dazu bereit gefunden, die Bedenken, die er selber hatte, gegen diese Sorte Kleinkapitalismus auf dem Lande in den Wind zu schlagen und den Freihandel mit Nahrungsmitteln zuzulassen. Das kann man ihm einerseits nicht zum Vorwurf machen, weil tatsächlich die damalige Ökonomie nichts hergegeben hat an Produktionsmitteln für Bauern, mit dem die Bolschewiken, die siegreichen Bolschewiken, die landwirtschaftliche Produktion zu einem Teil eines sozialistisch organisierten Produktionskörpers hätten machen können. Weil Sozialismus bedeutet ja nicht bloß, dass man den Leuten, die was haben, was wegnimmt, sondern die Etablierung einer neuen Produktionsweise. Wenn für die Produktionsweise die elementaren Mittel fehlen, dann kann man auch die Bauern mit keinen guten Worten dazu verlocken, dass sie trotzdem mitmachen und ihr Zeug einfach abgeben. Gleichzeitig hat das Ganze, verrät das Ganze schon einen Haken. Es hat nämlich damals nach wie vor oder sogar auf Basis der Bauernbefreiung, die da stattgefunden hat, ganz neu eine Schicht von Geldbesitzern gegeben, die den Bauern durchaus Angebote machen konnten. Also auch über die Ecke das Geld quasi außer Kurs zu setzen und dafür zu sorgen, dass man für Geld nichts mehr kriegt, auf diese Weise den kleinen Kapitalismus der Bauern auszuhungern, ist ihnen auch nicht recht in den Sinn gekommen. Sie waren im Gegenteil froh, jetzt kommt der dritte Punkt, den man ihnen auch wieder nicht zum Vorwurf machen kann, dass dann irgendwie doch dieser erpresserische Handel als eine Art Verteilungsmotor in ihrem Staat funktioniert hat, weil sie tatsächlich, um selber die Verteilung zu bewerkstelligen, nicht genügend Mitmacher gehabt haben. 5 Millionen tatkräftige Kader, und das wäre schon viel gewesen, und sie sind erstmal im Bürgerkrieg verblieben, sind außerdem noch wenig für 5 Millionen Dörfer. Noch dazu mit solchen Sturköpfen als Bauern. Was der Stalin anschließend durchaus richtig gemacht hat, war zweierlei. Er hat gemerkt, dadurch, dass man die Bauern gewähren lässt, werden sie zu einer konkurrierenden Macht. Die stellen tatsächlich die Privatmacht des Geldes als Einspruch, als Gegenmacht zur Sowjetmacht wieder her. Also muss Enteignung irgendwann mal sein. Und was er gleichzeitig gewusst hat, richtig gewusst hat, ist, die ganze Sache klappt nur, wenn endlich mal ein von vorn bis hinten autonomer, letztlich autarker nationaler Produktionskörper herkommt. Es ist eine tantenhafte Empfindlichkeit, dem Stalin jetzt so im Nachhinein immer vorzuwerfen, sein Grundstoffindustrieprogramm der 20er und 30er Jahre wäre so furchtbar menschenfeindlich, brutal und sonst wie unrentabel gewesen. Das war die Notwendigkeit, nachdem er mal begriffen hat, er muss seinen Sozialismus erstmal alleine machen und kann nicht auf die Weltrevolution in Westeuropa warten, wo Stahl und Kohle kein Problem sind, sondern das muss er gefälligst alles im eigenen Lande schaffen. Dann hat er erstmal vom ganz korrekten Standpunkt der nötigen Gebrauchswerte her den Schluss gezogen, damit die Produktion klappt, müssen als erstes Produktionsmittel her. Und das hat er in die Wege geleitet, so gut wie er es verstanden hat, was die technische Organisation einer Volkswirtschaft und ihres notwendigen gebrauchsgütermäßigen Zusammenhangs betrifft. Seine Fehler liegen wirklich nicht im Bereich dessen, dass er die Leute drangsaliert hat. Wenn einer nicht mitmacht an diesem Werk, muss man ihn dazu zwingen. Das ist so klar wie nur was. Sein Fehler liegt in dem, wozu er die Leute gleichzeitig gezwungen hat. Denn bei ihm war ja auch nicht die Organisation eines gescheiten Produktionskörpers, eines Nationalen, und die Eingliederung der Bauern in diese neue sozialistische Volkswirtschaft das letzte Wort, sondern er selber war der erste Künstler darin, das alles unter dieser albernen Diktate des Gebrauchs, des Tauschwerts zu stellen. Er hat, das hat die Konsequenz in Richtung Bauern gehabt, er hat überhaupt nicht die Notwendigkeit gesehen, den Bauern, wenn sie denn jetzt schon um ihr Eigentum gebracht werden, nun auch irgendwie das Angebot für den Einstieg in eine vernünftigere, großräumigere Produktionsweise zu machen. Er hat sie in Kolchosen zusammentreiben lassen, statt die Kolchose als ein gescheiteres, planmäßiges Wirtschaftsinstrument zu organisieren. Deswegen hatte das von vorn bis hinten nicht die Qualität eines Angebots. Ob diese Bauern damals auf ein solches Angebot, selbst wenn es noch so schön gewesen wäre, eingegangen wären, ist eine ganz andere Frage. Wahrscheinlich hätte man schon hinter 10% davon einen aufrechten Proletarier mit der Flinte stellen müssen. Bloß dann wäre auch das rausgekommen, nämlich eine vernünftig geplante Landwirtschaft. Und das, was er zustande gebracht hat, war aus diesem Grund, plus diesen renitenten Bauern, eine Hungersnot. Die Bauern waren tatsächlich so abgesotten, dass sie gesagt haben, dann verhungern lieber wir auch, als dass wir den staatlichen Kommissaren bloß die Hälfte abgeben. Na gut, aber man soll sich nicht, wenn man eine neue Gesellschaft macht, über die alten Menschen beschweren. Sein anderer Fehler war, dass er eben auch den ganzen industriellen Produktionsapparat zwar einerseits aus dem Boden gestampft hat, das ist eine nicht wieder rückgängig zu machende Leistung. Das hat auch der Hitler nicht geschafft, diese Leistung wieder rückgängig zu machen. Aber was er da alles eingeführt hat, war eben diese Ökonomie der ehrenden Gesetze, denen der Mensch gehorchen soll, statt dass die Gesellschaft sich darauf besinnt, was nötig ist. Soll ich etwas vorlesen von Stalin? Was Lustiges. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie die damals gedacht haben. Und es wirft nochmal Licht auf diese wahre Preisbeziehung, wie ich versucht habe, sie euch vorzustellen. Diese Widersprüchlichkeit des administrierten Preissystems. Vor einiger Zeit, sagt er, da nimmt er den Standpunkt an, das muss ich vorweg sagen. Es gibt Gesetze des Sozialismus und die sind objektive Gesetze, die die Gesetzmäßigkeit der sich unabhängig von unserem Willen vollziehenden Prozesse des ökonomischen Lebens widerspiegeln. Wer diesen Leitsatz verneint, verneint im Grunde genommen die Wissenschaft. Wer aber die Wissenschaft verneint, verneint damit auch die Möglichkeit jeglicher Voraussicht, verneint folglich die Möglichkeit, das wirtschaftliche Leben zu leiten. Das ist ein Irrtum, der fast an Lüge grenzt. Weil er hier planmäßig und fast hat man immer den Eindruck, absichtsvoll Planung mit Voraussicht eines selbsttätigen Prozesses verwechselt. Er belegt immer diese Verwechslung mit Beispielen aus dem Bereich der Naturwissenschaft, wo er immer recht hat. Denn wie Naturgesetze funktionieren, kann tatsächlich auch der Kommunismus nicht planen, sondern da muss man die Gesetze, die in der Natur tatsächlich wirken, kennen und ausnutzen. Bloß welches Naturgesetz beherrscht denn die Ökonomie, wenn gerade eine Gesellschaft sich aufmacht, sie zu planen? Dann sind es allenfalls wiederum solche trivialen technischen Gesetze, wie die, dass ein Hochofen, der 1000 Grad nicht aushält, nichts taugt, weil man dann kein Eisen schmelzen kann. Na, solche Gesetze gibt es nach wie vor, aber das sind keine eheren Gesetze eines Selbstlaufs der Ökonomie. Und jetzt hat er einerseits die Fiktion eines solchen Selbstlaufs und andererseits muss man immer furchtbar darauf achten, dass man dem dann auch genügt. Und alle Maßnahmen, die sie dann treffen, um diesem Selbstlauf der Ökonomie und den ehrenden Gesetzen des Sozialismus zu genügen, die verraten, dass das alles ein Schwamm ist, ein Unsinn, weil sie damit selber überhaupt erst alle ökonomischen Gesetze in Kraft setzen. So, jetzt hat er also das Problem. Eins der zahlreichen Beispiele. Vor einiger Zeit wurde beschlossen, das Verhältnis zwischen Baumwoll- und Getreidepreisen im Interesse des Baumwollanbaus zu regeln. Das Problem war, Sie brauchen Baumwolle. Jetzt sagen Sie nicht einfach, gut, ab morgen macht die Kolchose 97 nur noch Baumwolle, dann haben wir sie. Sondern Sie wollen einen Baumwollpreis, der als Anreiz auf jedermann wirkt, Baumwolle zu produzieren statt Getreide. Also wurde beschlossen, das Verhältnis zwischen Baumwoll- und Getreidepreisen im Interesse des Baumwollanbaus zu regeln, die Preise für das Getreide, das an die Baumwollbauern verkauft wird, genauer festzulegen und die Preise für die Baumwolle, die an den Staat abgeliefert wird, zu erhöhen. Im Zusammenhang damit unterbreitete unsere Wirtschaftler und Planer einen Vorschlag, der die ZK mit Verwunderung in Erstaunen setzen konnte, da nach diesem Vorschlag für eine Tonne Getreide fast der gleiche Preis vorgeschlagen wurde wie für eine Tonne Baumwolle. Wobei der Preis für eine Tonne Getreide dem Preis für eine Tonne gebackenes Brot gleichgesetzt wurde. Auf die Bemerkung der ZK-Mitglieder, dass der Preis für eine Tonne gebackenes Brot in Anbetracht der zusätzlichen Kosten für das Mahlen und Backen höher sein muss als der Preis für eine Tonne Getreide, da möchte man Ihnen gerade sagen, dafür ist ja auch in dem Brot hauptsächlich Wasser drin und weniger Getreide. Das wäre vielleicht eine Debatte geworden. Und auch die Bemerkung der ZK-Mitglieder, und jetzt kommt was sehr Interessantes, dass Baumwolle überhaupt viel teurer ist als Getreide. Das ist jetzt her. Jetzt kommt, wo er es her hat. Wovon auch die Weltmarktpreise für Baumwolle und Getreide stehen. Dann ist auf einmal der Kapitalismus mit seinen Kampfpreisen der Konkurrenz wieder der Maßstab. Auf diese Vorhaltungen konnten die Verfasser des Vorschlags nichts Vernünftiges sagen. Infolgedessen musste das ZK die Sache in die Hand nehmen, die Getreidepreise herabsetzen und die Baumwollpreise erhöhen. Was wäre geschehen, wenn der Vorschlag dieser Genossen Gesetzeskraft erlangt hätte? Wir hätten die Baumwollbauern ruiniert und wären ohne Baumwolle geblieben. Da merkt er, der war halt der Hauptaktionär dieses Unsinns, der Unterwerfung des gesellschaftlichen Plans, unter solche Gesetze der Rentabilität, die dann doch auf gar nichts anderem gründen als auf staatlichen Vorgaben. Die dritte historische Bemerkung nach dieser Rehabilitierung Stalins. Diesem System, was er damit institutionalisiert, und das geht sogar schon aus so einem kleinen Abschnitt hervor, das enthält in sich die Notwendigkeit, dauernd an ihm rumzureformieren. Weil was haben Sie denn jetzt gemacht? Jetzt haben Sie wahrscheinlich 95 Getreidebauern ruiniert. Und eine ganze Region ist ohne Getreide geblieben. Also mussten Sie dann doch wieder die Getreidepreise ein Stück raussetzen oder was der Teufel was. Und das ist eine Notwendigkeit, die begleitet dieses System bis heute. Und davon gibt es auch, letzte historische Bemerkung, die Perestroika vom Gorbatschow-Zeugnis. Weil das, was er da treibt, fügt sich vollständig ein in die ständige Suche dieses Systems nach dem endgültig, fast möchte ich sagen, nach dem endgültigen Satiremagazin, nach dem endgültig keine Wünsche mehr offen lassenden Automatismus der gesellschaftlichen Regulation. Und der Gorbatschow ist sogar so weit, dass er sich von diesem Standpunkt aus, das muss doch jetzt endlich mal sein, aber das muss sein, bezieht er sich kritisch auf die Reformbemühungen, von denen die russische Geschichte voll ist. In diesen Spiegeldings, da zählt er die Jahrzehnte auf und sagt, jedes Jahrzehnt hatte so seine gescheiterte Reformbemühung. In den 50er Jahren, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren. Jetzt endlich in den 80er Jahren soll es endgültig, unwiderruflich und ein für alle Mal klappen. Und da wird einem richtig Angst und Bange bei, weil das, was er will, kann gar nicht klappen. Und das, worauf seine Sehnsucht nach einem Markt, der alles heilt, sich in der Praxis reduziert, das ist Gott sei Dank gerade nicht der Kapitalismus. Aber das ist letztendlich dann doch immer wieder der Appell an die Leute, Mängel auszubügeln. Wobei er sich übrigens schon auf vieles an Erfindungsreichtum seines Volks beziehen kann, was die schon alles institutionalisiert haben, damit sie mit den Brüchen des Plans, diesen notwendigen, einigermaßen zurechtkommen. Da gibt es richtig einen Berufsstand in der Sowjetunion, der in keinem staatlichen Berufsstandesverzeichnis je vorgekommen ist, aber den einfach die Not der Verhältnisse selber geschaffen hat. Ich weiß jetzt nicht das russische Wort dafür, übersetzt heißt das die kleine Dampflokomotive, diese kleinen Rangierlokomotive, die in den Fabriken die Güterwagen rumrangieren. Rangierlok. Das ist ein Beruf, und zwar für Leute, die immer zugucken, dass der Nachschub für ihren Betrieb klappt. Die haben eine Jahresnetzkarte für die sowjetischen Fluglinien und fahren immer von einer Fabrik zur anderen, damit wenigstens ihre Fabrik immer alles hat, was sie brauchen, um den Plan zu erfüllen und ihre Gewinnnormative zu realisieren. Oder es hat solche Kunstgriffe schon immer gegeben, man leiht sich mal, wenn man gerade eine Sonderaufgabe hat, von einer anderen Fabrik deren Belegschaft. Oder man leiht sich mal Lastwagen oder man leiht sich mal eine ganze Fabrikhalle aus. Die produziert dann mal eine Zeit lang auf Rechnung eines anderen Betriebs, damit der die Norm erfüllt, weil der andere sie schon übererfüllt hat. Glaube so Zeug. All das wird jetzt offiziell erlaubt. Dieses neue Betriebsverfassungsgesetz und die Neuregelungen, die damit angekündigt sind, die schreiben das sogar alles vor. Man soll solches Zeug verpachten und so weiter und so fort. Also ich will jetzt gar nicht wieder in die Details gehen. Das Prinzip davon ist nur so ersichtlich. Die ganze Kultur der Selbsthilfe der Betriebe zum Zurechtkommen mit dieser Sorte staatlicher Planung, die wird jetzt ins Recht gesetzt und davon erhofft dieser Mensch sich eine Verbesserung, eine grundlegende Verbesserung der Gesamtlage. Und immer nach dem Prinzip, der Tauschwert soll alle Mängel des Gebrauchswerts heilen. Das ist richtig, da wird es dann richtig eine antikommunistische Frechheit. Wenn der Gorbatschow zum Beispiel in diesem Buch, was der Spiegel zitiert, seine Genossen zitiert, die aus irgendwelchen altbolschewistischen Erinnerungen heraus, weil mehr Bedeutung hat das nicht, heute sagen, na mehr Markt, das ist doch irgendwie wie weniger Sozialismus. Du verrätst den Sozialismus. selber schon ein blöder Einwand, weil kritisieren tun sie ihren Schwamm ja auch nicht gerade. Und dann hält er denen entgegen, ja, aber dann sollen die doch mal erklären, warum in den Schaufenstern immer nichts ist und warum so viele Waren fehlen. Na gut, wir können es ihm ja erklären, wenn er uns fragen würde, dann würden wir ihm genau das erzählen und auf Russisch und noch dreimal so lang und ausführlich wie das, was ich euch jetzt erzählen habe. Und dann sieht er es entweder ein und sagt, ja, gut, dann machen wir alles anders oder er lässt es. Aber für ihn steht von vornherein fest, dann muss mehr Markt her. Da hat der Preismechanismus nicht geklappt. Da müssen neue Preise sein. Es ist kein Wunder, sie basteln jetzt an einem neuen Preissystem. Gut, lassen wir es jetzt mal dabei zu diesem Thema der Ökonomie. Wollt ihr dazu noch irgendwelche Themen abgeben oder fragen? Ja, das bleibt auch ein Hebel. Aber es ist, das Geld ist gewissermaßen der Haupt- und Generalhebel. Ja, über den wird diese ganze sonstige Hebelei abgewickelt. Also das Festlegen von Preisen. Die Kalkulation, wie hoch machen wir einen Preis, damit der Gewinn klappt. Damit andererseits die Versorgung klappt. Also insofern ist das Geld erstmal überhaupt das Prinzip sämtlicher Hebel. Und es ist, das ist das Zweite, das tatsächliche ökonomische Bewegungsmittel. Also jeder einzelne Hebel ist wieder ein Geldhebel, wenn man so will. Und darauf hat der Staat durchaus ein Monopol, das liegt ja auch nicht aus der Hand. Es ist auch, selbst wenn sich jetzt irgendwelche Pommesbuden oder sowas in Leningrad zulassen, was hier gleich als Durchbruch zur Privatinitiative, zum Kapitalismus gefeiert wird. Es gibt keinen Weg, in der Sowjetunion so reich zu werden, dass man selber eine Firma aufmachen könnte. Eine, die was taugt, Siemens oder so. Das sind immer bloß, also bestenfalls eine Apotheke, aber dann ist Schluss und selbst die sind dort nicht so wie hier. Weil da sind wieder die Preise sehr niedrig. Im Grunde gewinnt auch der Staat, dadurch, dass das Geld sich bei ihm monopolisiert, gewinnt er überhaupt nichts an Macht. Das Komische ist nur, dass er seine Macht immer übers Geld wirken lassen will. Immer mit dem Standpunkt, dann wirkt sie unmerklich und automatisch erfolgreich. Wieso klappt das denn beim Militär? Das ist ja alles ausgesetzt oder wird da irgendwie so total Geld reingeknallt? Ja, bei der Militärproduktion. Ja, da muss man zwei Sachen zu sagen. Erstens, ihr dürft nicht denken, gut, dass du das nochmal sagst, ihr dürft nicht denken, dass dort immer nichts klappt. Die kriegen auch ihre gehörige Portion Reichtum zustande. Also wenn ich jetzt immer über die Unsinnigkeit und die Probleme der Planung rede, dann muss man andererseits schon sagen, die vollziehen sich auf einem hohen Niveau. Die Leute haben dort was zu leben, die haben schöne Parks, bewohnbare Häuser, inzwischen fahren sie sogar Autos und sonst was, also nicht bloß Panzer. Das ist mal das eine. Das andere ist, der Staat steckt natürlich sehr viel von seinem Reichtum, der sich ja erstmal über diesen Hebel des Geldes in seinen Händen sammelt. Und das heißt eben im Klartext, er fällt viele Produktionsentscheidungen. Allemal zugunsten des Militärs. Da sorgt er auch dafür, dass Mängel, die da auftauchen, ausgebügelt werden. Dass das, soweit er eben Wert drauf legt, Vorrang bekommt. Und verlässt sich da nicht auf so diese wahre Geldbeziehung und so diese ganzen Hebelgeschichten? Naja, ja, das ist das eine. Ne? Und wenn es dann meinetwegen wieder so einen Schwerindustriebetrieb gibt oder eine Kohlegrube, die über den Plan wieder der Rüstungsindustrie zuliefert, Natürlich macht die ihre Rentabilitätsrechnung, weist meinetwegen auch Verluste aus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es so einen Plan gibt, die Rüstungsindustrie selber unter die Normative der rentablen Rechnungsführung drunter zu stecken. Das ist sie todsicher zurzeit nicht. Da verstehen Sie mich schon drauf, einfach den Gesichtspunkt des Gebrauchswerts anzuwenden. Ist auch anders als hier. Ne? Da gibt es zwar auch bei uns keinen Markt, aber das Äquivalent, das bei uns der Staat für den Markt schafft, das hat zwar auch gewisse Irrationalitäten gegenüber der üblichen kapitalistischen Rationalität, aber es ist noch immer was ganz anderes, als wenn die Staatsgewalt im Osten sich in Bezug auf ihre Machtbedürfnisse, auf die schlichten Erfordernisse des Gebrauchswerts besinnt. Das tut sie da und lässt dafür dann auch den Rest wieder umso mehr unter das Rentabilitätsdiktat fallen. Ja, auch so, ne? Bei einer Planung käme man nicht drum rum, dem Volk zu erklären, was und wofür man alles abzweigen muss, bloß damit die Armee standhält. Ist klar so, ne? Dieser Abschnitt. Nochmal, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, also zwei Angebote. Erstens, man kann es nachlesen in den beiden MSZ, die vom realen Sozialismus handeln. Eine ist zwei Jahre her und in der neuen haben wir jetzt nochmal den Artikel über die sowjetische Hebelwirtschaft abgedruckt. Und wenn ihr das oder das das ich jetzt in dem Vortrag gesagt habe, nochmal diskutieren wollt, es gibt tausendweise Termine von unserem Verein, wo man hingehen kann und das alles von vorne bis hinten durchbringen. Es wird Interesse noch gibt über dieses Budget jetzt hier hinaus. Der Punkt 2, ich sage nochmal die drei Punkte, die noch ausstehen. Der Punkt 2 heißt die neue Staatsgewalt, der Punkt 3 der neue Mensch, der Punkt 4 die neue Weltlage. Ich will versuchen, das etwas kürzer zu halten. Die Staatsgewalt drüben ist auch nicht mehr das, was sie hierzulande ist. Sie ist es einfach nicht. Bei aller Ähnlichkeit der Polizeiuniform. Weil in einer kapitalistischen Gesellschaft ist der Staat die gewaltsame Klammer der Klassengesellschaft. Er bezieht sich auf Interessensgegensätze, so als gäbe es sie unabhängig von seinen Bemühungen, sie aufrechtzuerhalten. Er bezieht sich auf klassenmäßige Interessensgegensätze als das Interesse, mit dem seine Untertanen antreten. Und er selber verpflichtet sich seiner Gesellschaft dahingehend, dass er die Austragung dieser Interessensgegensätze verhindert und ihr Funktionieren gewährleistet. Dass also die Sache immer klappt, die entgegengesetzten Interessen von Kapital und Arbeit, von Arbeitern und Grundbesitz, von Grundbesitz ins Kapital, um an die drei Hauptklassen zu erinnern, dass deren gegensätzliche Interessen immer in Vertragsform geschäftstüchtig auf übereinkommen. Das ist die Funktion des Staates hier, seine Grund- und Hauptfunktion. Deswegen präsentiert er sich von vorn bis hinten als Ordnungs- und Aufsichtsinstanz getrennt von der Wirtschaft und ihren Entscheidungen. Und daraus leiten sich alle einzelnen Elemente der bürgerlichen Staatsgewalt ab. Hier scheinen sie wären nur quasi ein Reparaturbetrieb der Gesellschaft, von vorn bis hinten sozial und mildtätig, nicht Urheber der gesellschaftlichen Verhältnisse, deswegen letztlich auch an nichts schuld und so weiter. Das entstammt alles diesem Verhältnis, der Ökonomie dadurch zu dienen, dass die Staatsgewalt sich von ihrer Vollführung, von der Vollführung ökonomischer Aktionen trennt, als getrennte auftritt. Das ist die revolutionäre Staatsgewalt nicht. Die Diktatur des Proletariats ist sie aber auch nicht. Muss man vielleicht nochmal die Diktatur des Proletariats rehabilitieren. Das ist natürlich eine Gewaltfrage, die mit Ja beantwortet ist. Mit einem ganz lauten, vernehmlichen und unverfälschten Ja, natürlich. Weil es einfach der Klarheit entstammt, dass die Abschaffung alter bürgerlicher Verhältnisse ohne Gewalt nicht geht. Und diese Gewalt richtet sich nicht bloß gegen so etwas Abstraktes wie Verhältnisse, sondern natürlich gegen die Leute, die diese Verhältnisse aufrechterhalten. Gewalt gegen Sachen gibt es überhaupt nicht. Das richtet sich immer spätestens gegen die Eigentümer dieser Sachen. Selbst wenn bloß das Eigentum kaputt gemacht wird, ist der Adressat der Gewalt immer der Eigentümer selbst. Und das bezeichnet die kommunistische Revolutionslehre als Diktatur. Man muss das Alte zerschlagen und mit Gewalt dafür sorgen, dass das Neue, das an seine Stelle tritt, auch von denen respektiert wird, die es gerne anders hätten. Punkt. Drüben ist damit nicht Punkt, sondern sie haben sich dazu verstanden, jetzt doch das zu machen, was der Lenin geißelt, nämlich eine Schönknaberei. Und die ist ja aufschlussreich. Jetzt nennen sie das nicht mehr Diktatur des Proletariats, sondern Volksdemokratie. Und das verrät gleich zweierlei. Nämlich erstens, dass diese Gewalt dauerhaft sein will, nicht bloß verschwindend den Übergang bewerkstelligen. Zweitens, dass sie ein Vorbild haben für die Funktionsweise dieser Gewalt. Ein Vorbild, das sie überbieten wollen. Deswegen dieses Doppeltgemoppelte, dieser weiße Schimmel, Volksdemokratie. Da nutzen sie fast wie ein bürgerlicher Wissenschaftler aus, dass Demokratie griechisch ist und die allgemeine Unbildung dafür gesorgt hat, dass keiner weiß, dass Demos Volk heißt. Aber verräterisch ist es eben. Sie beziehen sich auf diese Sorte stark zu machen. Und zwar beziehen sie sich darauf eigentlich genauso, wie sie sich auf die bürgerliche Ökonomie beziehen. Nämlich immer mit dem Anspruch, die Ideale dieser demokratischen Gewalt zum Organisationsprinzip der neuen politischen Verhältnisse zu machen. Ich will das nur an ein paar Beispielen vorführen, wo man sich eben immer daran erinnern muss, wie realistisch bei uns die Demokratie immer ist, auch wenn sie die dicksten Ideale vor sich herträgt. Nehmen wir mal das Nummer 1, in der Demokratie sind Volk und Regierung eigentlich einig, weil die Regierung letztlich ja nur ausführt, wozu sie vom Volk beauftragt wird. Dass das ein Märchen für Politologie-Seminare ist und dass Politik ganz anders geht, ist hierzulande sehr bekannt. Da braucht sich gar nicht erst irgendein Lump umzubringen, weil er im Wahlkampf gemogelt hat und das aufgefallen ist. Sondern auch sonst im Alltag, da braucht auch der Strauß nicht erst zu sagen, dass sowas eigentlich normal ist. Das ist eben normal, das weiß auch ohne den Strauß eigentlich jeder. Es ist auch ganz bekannt, die Wahl, damit sagen wir, wenn wir es mal aufschreiben, so sehr wir die Leute damit ärgern, sachlich nicht so furchtbar viel Neues, die Wahl ist doch der Akt der Emanzipation der Regierung vom Willen ihrer Wähler. Es ist nicht bloß ein bisschen, es ist nicht nur so, der Wähler denkt nicht ganz genau an das, was die Regierung will, wenn er sie wählt. Also das hat, das, als ob es quasi so einen quantitativen Unterschied gäbe zwischen dem Wählerwillen und dem Staatswillen. Sondern es ist beides was ganz inkommensurabel anderes. Das, was der Staat will, gehört in die pflichtbewusste Freiheit der Regenten rein und geht das Volk letztlich überhaupt nichts an, schon gar nicht in der Wahl. Denn da soll es über was ganz anderes entscheiden, wen es an der Regierung lieber mag. Das ist eine andere Fragestellung als, was soll der Staat in den nächsten 4 Jahren alles anstellen. Und das ist auch nach der... dass die Beauftragung ein Witz ist, verglichen an dem, was die Wahl und der selbst erteilte demokratische Auftrag der gewählten Regierung tatsächlich heißt, zum Inhalt hat. Das ist die eine Seite, und die wird hierzulande ganz hart gesotten mit dem Ideal verknüpft, na, aber letztlich sind sie sich doch beide einig, weil sie sind ja gewählt. Es gehört in die Techniken der Demokratie rein, in die Schizophrenie des bürgerlichen Bewusstseins, dass beides so nebeneinander existieren kann. Von dieser Schizophrenie ist der sozialistische Staat drüben frei, weil der tatsächlich allen Ernstes meint, das Ideal der Einigkeit zwischen Volk und Führung, das ist eine Dienstanweisung fürs Regieren. Das muss man immer herstellen. Mit unserer Machtergreifung, unserem Standpunkt der dort regierenden Partei her gesprochen, mit unserer Revolution, ist es im Prinzip so, und zwar nicht bloß deswegen, weil wir irgendwie gewählt werden oder sowas, sondern weil wir an jeder Stelle den Nachweis führen können, unsere Herrschaft nützt dem Volk von vorn bis hinten. Die nehmen das ernst, dass sie mit jedem ihrer Staatsaktionen nichts anderes ausführen würden, als den Staatswillen ihres Volkes. Deswegen drangsalieren sie ihre Bürger in ungeahntem Ausmaß mit Agitationsveranstaltungen. Die sollen diskutieren. Kaum macht die Partei eine neue Losung, schon kommt das Betriebskollektiv und jeder wird gefragt, was hältst du davon? Dann wird Statistik gemacht. Innerhalb eines Jahres hat leider bloß ein Drittel aller Arbeiter mehr als zweimal in einer Betriebsversammlung das Wort ergriffen. Dabei darf es nicht bleiben. Unser Ziel bis zum nächsten Parteitag muss jeder Arbeiter mindestens dreimal das Wort ergreifen, weil sonst ist der Zusammenhang zwischen Partei und Führung, Führung und Volk nicht mehr gewahrt. Das wird durchdiskutiert, dauernd bekannt gemacht. Die Zeitungen sind ein Abgrund von Langeweile verglichen mit so überaus interessanten Nachrichten, wie das Husow eine wilde Ehe führt. Das kriegen die nie mit welchen Mädchen der Gorbatschow schäfert. Stattdessen schon wieder eine Rede. Die müssen sie am Ende noch aufsagen, wenn sie irgendwie in der Schule sind. Da gibt es dann Noten im Parteikollektiv dafür. Man wird Augapfel, hast du auch die richtige neue Direktive wahrgenommen? Was hältst du von ihr? Hast du die dir schon angeeignet? Und so weiter und so fort. So wird das Ideal, was es hier als Ideal gibt, wer hier das Ideal der Politisierung vertritt. Und die machen das gnadenlos wahr. Auch in der umgedrehten Wendung übrigens. Kaum spielt drüben einer Schach. Schon guckt ihn ein Funktionär über die Schulter, hindert ihn nicht, sagt ihm höchstens noch einen guten Zug, wie er den anderen matt setzt, sagt aber vor allem dazu, das ist eine sehr wichtige gesellschaftliche Tätigkeit. Das bereichert unser gesellschaftliches Leben und für uns. Natürlich, hier gibt es auch Idioten, die sagen, Schachspiel bildet oder sowas, oder schult den mathematischen Verstand und kommt deswegen der Computerindustrie zugute oder sowas. Aber das ist eine als Unsinn durchschaute zusätzliche Ideologie zu diesem blöden Vergnügen, das dann anders wieder wichtig genommen wird. Hierzulande macht man dann gleich eine Sportseite damit voll oder so. Drüben werden all diese Aktivitäten quasi ernannt, dann auch betreut vom Staat, als ein Ausdruck des Staatswillens der Bürger. So quasi wie, das ist ein Zeichen, mindestens das, das ist ein Zeichen dafür, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Alle spielen sie Schach und gehen runter durch den Staat, durch den Park. An dem Staat kann nichts falsch sein. So ist ungefähr da die Logik. Deswegen muss man es aber auch immer dazu sagen, dass das eigentlich alles lauter Bekenntnisse zum Staat sind. Na gut, so machen sie es. Und da merkt man, die Staatsgewalt drüben funktioniert anders als dieser abgebrühte Zynismus des demokratischen Staatsbürgers hier auch nicht berufen wird. Der Mann, die Ehre und der Tod und schickt Reporter nach, kennt ihr ja alles. Das ist doch der Pluralismus bei uns. Und natürlich immer auch mit der Botschaft, man soll sich um Politik kümmern. Auch immer noch mit der frechen Fortsetzung, ja, wenn man was auszusetzen hat, bitte, man soll sich doch einsetzen, man soll eine Partei gründen. Wer hier kritisieren soll, bitte, der soll doch in den Bundestag, da kann er alles sagen und so weiter. Das kennt ja auch jeder, das ist bloß der Totschläger, ist das Abschmettern von Kritik. jemanden auf den Normalweg zum Einfluss gewinnen zu verweisen. Das wäre ein anderes Teaching über die Fehler, die man da machen kann, wenn man sich auf diesen Mist nur einen Fingerpfeil einlässt. Drüben ist das alles ernst gemeint. Da hat tatsächlich die Öffentlichkeit die Aufgabe, zur Verbesserung des ganzen Zirkus beizutragen. Deswegen wird in Folgestunden dann erklärt, wie es gemeint ist. Und dann sollen sie sich hinsetzen und stundenlang Leserbriefe schreiben. Eine Sache, bei der bei uns das Proletariat schon orthografisch scheitern würde. Das ist dort ein Volkssport. Die kriegen nicht bloß, der kriegt nicht bloß der Gong, Leserbriefe, dass diese Sendung mal wieder hervorragend daneben gegangen ist, sondern er kriegt jede Zeitung dauernd Briefe, wo was falsch ist, wo man sich einsetzen muss, wo die Partei nicht genug drauf achtet, wo man endlich eine Lokomotive hin muss, weil der Zug sonst immer stehen bleibt und so weiter. Dieses sich drum kümmern ist dort eine Volkskultur. Eben auch von dem Wissen getragen, dass die Sphäre der Politik, die Öffentlichkeit heißt, nicht eine vom normalen Leben getrennte Sphäre der Verwaltung der Macht ist, sondern dass auch die ökonomischen Entscheidungen dort fallen und wenn man einen zu seinen Gunsten haben will, muss man sich da auch reinhängen. Dann haben natürlich die Parteitrümer wieder das interessante Problem, wo hört der tatkräftige Einsatz für die Verbesserung unserer Gesellschaft auf? Wo fängt das Querulantentum an? Aber wo hat man denn bei uns das Problem des Querulantentums? Das haben vielleicht ein paar Beamte, die Eingaben an den sehr geehrten Herrn Bundeskanzler Kohl beantworten müssen, aber doch nicht der Staat als solcher. Das ist keine Massenerscheinung. Noch ein drittes, damit will ich das Kapitel Staat dann schon sein Bewenden haben lassen, bloß damit ihr euch vorstellt, das ist auch ein anderes Staatsprinzip. Das ist die Geschichte mit der Verantwortung. Machtausübung als Verantwortung. Dass hier der Beruf des Politikers darin besteht, sich von dem Druck der Straße frei zu machen und für seine Politik niemandem verantwortlich zu sein. Außer den Instanzen, die er selber dazu ernennt, zum Beispiel der Geschichte. So ungefähr wie der Hitler, die Vorsehung. Vor so etwas mögen demokratische Politiker durchaus Verantwortung tragen. Weil es nur die andere Seite dazu ist, dass sie für ihre Politik tatsächlich natürlich vor überhaupt niemandem Rechenschaft abzulegen haben. Da wird zehnmal eher einem Politiker Rechenschaft darüber abgefordert, wo er war, als er mit seinem Pressereferenten neulich noch telefoniert hat. Ob das wirklich von seinem Auto ausgegangen ist oder ob ihm nachzuweisen ist, dass er vielleicht schon was gewusst hat, wovon er gestern noch gesagt hat, er hätte es nicht gewusst und worum es dreht, ist inzwischen schon scheißegal. Das ist der Punkt, wo hier ein demokratischer Politiker zur Verantwortung gezogen wird. Aber das sind immer die Sachen, da zieht seine Partei ihn zur Verantwortung, weil er eine Wahl vergeigt und sonst spielt sich da überhaupt nichts ab in dieser Sphäre. Die Ideologie, Politik wäre ein verantwortungsvolles Geschäft. Die existiert in unverfälschtem Zynismus munter daneben her. Die wird durch nichts dergleichen widerlegt. Also das ist das Doppelte. Ne? Das Machtausübung Freiheit bedeutet und die Ideologie, dafür wird der Mensch dann aber zur Rechenschaft gezogen. Was nie passiert, auch eine Wahl ist nicht das, dass einer zur Rechenschaft gezogen wird. Schlimmstenfalls verliert er sie, na und? Er kann dann noch so große Fehler machen, selbst wenn er dafür eine Quittung kriegt bei der Wahl. Ja, hat er jetzt dafür Verantwortung getragen oder was? Jetzt darf er sich sogar im Oppositionssessel bequem machen. Braucht nicht mal mehr morgens um 10 in seinem Büro zu sein. Ne? So. Nichts schöner als Oppositionsführer in der Demokratie. Braucht man doch nicht mal mehr diesen ganzen ekelhaften anderen Gestalten die Hand zu schütteln. Aber das ist immer möglich. Die Ideologie der Verantwortung wird drüben ebenfalls bis zu Ende durchexerziert, und zwar in der Weise, da wird tatsächlich die Politik, die einer macht, und zwar die der Oberen sehr, sehr hart und gründlich, die der Unteren entsprechend ihrer geringeren Machtkompetenz etwas weniger dramatisch, die wird dauernd einer Überprüfung unter dem Gesichtspunkt einer schuldhaften Verfehlung überprüft. da hängt tatsächlich über jeden Bürokraten das Damoklesschwert einer Abrechnung, und zwar moralischer Art, wenn er eine Sache vergeigt. Wenn er zum Beispiel einen Wohnblock nicht zustande kriegt, wo er dafür verantwortlich war, dann kostet ihm unter Umständen das seinen Job. Und so geht es bis in die höchsten Höhen hinauf. Und dabei zeigt sich wieder so etwas Verrücktes an diesem System. Man könnte ja diesen Typ kritisieren. Man könnte auch das ganze System kritisieren, dem diese ganzen Fehler sich immer zu verdanken. An der Überprüfung der Politik jedes Funktionärs, wann hat er ein schuldhaftes Versäumnis begangen? Da können Sie eigentlich jeden auch drüben aufhalten, dass dauernd guter Wille, sämtliche staatlichen Maximen zu erfüllen und die Verfehlung des geplanten Resultats, dass das immer Hand in Hand geht. Ach, die paar Sachen, wo einer sich korrupt bereichert hat, die spielen da ja gar nicht die Hauptrolle. Immerzu hat jemand das Allerbeste gewollt und das Resultat war scheiße. Und da können Sie ja auch drüben mal einem auffallen, das kann nicht an dem russischen Menschenschlag liegen, dass sie immer in guter Absicht Mist bauen, sondern das muss irgendwie an dem System liegen, in dem sie sich zu schaffen machen. Vielleicht macht ihnen das Leben schwer. Aber das ist eine Überlegung, ja, wenn sie die anstellen würden, dann würden sie ja ihren blöden Realsozialismus widerrufen. Das wäre schon der erste Schritt zum Kommunismus. Nun machen sie das gerade nicht, sondern halten stur dran fest, das System ist im Prinzip in Ordnung. Wenn was nicht klappt, halten wir uns an den, der es vergeigt hat. Und natürlich, diese Suche nach einem, der es vergeigt hat, die wird in einer Hinsicht auch immer ganz locker fündig. Weil das System erlegt den Leuten, wie vorhin schon gesagt, dieses dauernde Achten auf staatliche Gewinnnormative und die eigenen Stimuli und die materiellen Interessen auf. Und da kommt es dauernd dazu, dass einer sehenden Auges etwas unter gebrauchswertmäßigen Gesichtspunkten Verrücktes macht, weil es der Plan ihm nahelegt. Und da kann man natürlich immer als Planer oder Beauftragter der Staatsgewalt oder auch als kritischer Untertan hingehen und sagen, du bist ein altes Arschloch, hättest du doch mal an der Stelle den Plan Plan sein lassen und das Vernünftige getan. Dann hättest du doch mal einfach davon abgesehen, dass die Verfrachtung eines Mähdreschers teurer bezahlt wird als die Verfrachtung von Getreide und hättest dann mal zuerst das Getreide geschickt und dann, als es angefangen hat zu regnen, erst den Mähdrescher. Jetzt hast du es umgedreht gemacht, das Getreide ist nass, man kann es nicht mehr essen, du bist ein Verbrecher. Und der Schluss, du bist ein Verbrecher, weil man gehalten durch die Planvorgaben vor dem tatsächlich im konkreten Fall naheliegenden und einzig Vernünftigen die Augen verschlossen hat. Das ist furchtbar einfach zu haben. Das kann man tausendfach an jeder Stelle immer bloß reinzustopfen, da ist man ja schon. Weiß ja auch jeder von sich selbst. Und da versteht sich dieses System eben auch von Staats wegen überhaupt nicht zur Kritik, sondern es versteht sich nur auf eins, die Leute werden zur Rechenschaft gezogen. Und damit machen sie auch nicht was furchtbar kommunistisch Verwerfliches, sondern sie erfüllen diesen Idealismus der Verantwortung, den sie von niemandem anders haben als von der bürgerlichen Demokratie. Das ist die Stelle für die zweite historische Erinnerung an Stalin. Da kommt er her, deswegen hat er so viele Funktionäre umgelegt. Und zwar in steigender Progression, je höher sie waren. Was man ja nur mit Vorbehalt billigen kann. Also dieses Gesetz, also die Verantwortung umso größer zu schreiben, je mehr Macht einer hatte. Die Kritik daran heißt, dem ist es gar nicht in den Sinn gekommen, dass es einen Unterschied geben könnte zwischen Bestrafen und Kritisieren. Dem ist nichts anderes eingefallen. Der hat ja gedacht, der Plan ist perfekt, die Gesellschaft ist in Ordnung, die Partei regiert, wenn dann was nicht klappt, muss es der Einzelne sein. Und das ist furchtbar einfach, jedem dann seine Verfehlung nachzuweisen. Ja, und wenn das davon abhängt, wenn ernstlich der Parteiführer auf dem Standpunkt steht, dass da hängt was von ab für die Existenz unserer Revolution und unseres Staates, dann ist doch klar, wenn er nicht kritisieren kann, macht er tot. Also da braucht man sich nicht drüber zu wundern, da hatte der Stalin seine Gründe. Und einer, der dieses Gefasel von Verantwortung ernst nimmt, der müsste dafür ein abgrundtiefes Verständnis haben. Ganz davon abgesehen, dass es sowieso keinen Demokraten gibt, der Kritik und Strafe auseinanderhalten kann. Es ist, die Moralfrage geht ihm sowieso nichts an und sachlich ist es ganz verkehrt, zum Beispiel immer solche Gleichungen aufzustellen wie Stalin gleich Hitler. Weil von dem polemischen Interesse gegen die Sowjetunion abgesehen, das in solchen Gleichungen immer zum Zuge kommt und was in die große Sphäre der bürgerlichen Moral hineingehört, ist es sachlich ganz verkehrt. Der Stalin hat immer auf dem Standpunkt gestanden, er muss das Werk der kommunistischen Partei, nämlich das revolutionäre Russland, vor Schaden bewahren. Den Fehler, den er da gemacht hat, habe ich gesagt, aber das war sein Standpunkt. Und die Vorstellung, das wäre irgendwann ausgeartet und der wäre quasi, hätte sich als persönlicher Despot aufgeführt, ist insofern abwegig, als ein persönlicher Despot gar nicht so viel Opfer auf die Reihe bringt und auch gar kein Prinzip der Bestrafung kennt, wie es der Stalin immer noch zäh durchgehalten hat. Der hat wirklich nur Leute bestraft, öffentlich und insgeheim, von denen er der Überzeugung war und auch seinen Umkreis überzeugen könnte, das sind irgendwo Schädlinge. Das ist ein ganz anderes Urteil als das Schädlingsurteil, das der Hitler über die Juden gehabt hat. Weil das war ein kriegsmäßig gedacht von Hitler. Als Rettung des eigenen Volks und seiner Sauberkeit vor der Bedrohung durch eine fremde Rasse. Wer das beides auf einen Nenner bringt, der hat bei beiden Sachen den Witz verpasst, worum es eigentlich geht. Und worum es diesen beiden verschiedenen Figuren auch in ihrem heldenhaften Einsatz für das Wohlergehen des ihnen anvertrauten Staatswesens jedes Mal gegangen ist. Es waren halt völlig unterschiedliche Staatswesen mit völlig unterschiedlichen Zielsetzungen. Aber lassen wir uns jetzt da nochmal beruhen. Ich hoffe, es ist das Hauptprinzip klar geworden, in welchem Verhältnis diese von uns als revisionistisch etikettierte Staatsgewalt zu der demokratischen steht, die sie verbessern und überwinden will. Und ausgerechnet durch Verbesserungen überwinden. Aus diesem Zeug, aus demselben Sumpf wie der Stalin, schöpft übrigens auch der Gorbatschow mit seiner Bürokratiekritik. Diese Bürokratiekritik ist dasselbe Muster. Einer vergeigt, weil er so stur auf dem Standpunkt der Planvorgaben und seines blöden Nutzenkalküls steht, statt dass er mal tatkräftig dort, wo er eingesetzt ist, auch mal den Plan planen, die Vorschrift Vorschrift sein lässt und das Nötige tut. Der Gorbatschow macht im Grunde seine Leute nach demselben Prinzip und für dieselbe Leistung dauernd moralisch an. Jetzt auch noch mit solchen Phrasen, das wäre eine Revolution oder so, als wäre er kein Russe. Der macht die nach demselben Gesetz und in derselben Absicht immerzu an mit seiner moralischen Belämmerei, wie der Stalin seine Schauprozesse durchgezogen hat. Bei uns wiederum gibt es nur eine Parallele. Nach dem Prinzip, das der Gorbatschow oder der Stalin anwenden, schreiben bei uns Journalisten das Sonntagsfeuilleton voll. Wer sich da mal wieder gegen wen warum versündigt hätte und bei wem das Gemeinwohl am besten aufgehoben ist. Gut, so viel dazu. Gibt es dazu noch Zweifel? Wunsch nach Nachträgen, wir dauern ja erst, also ich, 2 Stunden. Sonst ist der neue Mensch dran, der geht ganz kurz. Es gibt ihn nämlich. Und zwar als Adressaten solcher Kampagnen, wie der Gorbatschow sie macht, wo er immer abwechselnd über den grünen Klee gelobt und getadelt wird. Einerseits, das Volk durchschaut alles, lässt sich nicht betrügen, hat die Sache in der Hand, soll nur mehr als bisher den Staat als seine Sache begreifen und betreiben. Andererseits ist damit schon die Kritik ausgesprochen, diese faulen Säcke kümmern sich nicht um den Staat, der doch eigentlich der ihre ist. Kaum ist die Kritik gesagt, geht es wieder andersrum. Aber unsere Helden haben Sowjetbürger und so weiter und so fort. Was ist er denn jetzt? Also dieser Adressat solcher Wechselbäder von Lobhudelei und Kritik. Das ist ein Mensch, nicht wie du und ich, sondern der kennt sich in ganz anderen Sachen aus. Der kennt sich aus im System der Pflichten, die ihm auferlegt sind, in den Chancen, die Stimuli ihm bieten, in den Hebeln seiner Ökonomie, wo hier schon jeder Prolet abschnallt. Der muss sie auch kennen, während es einem Proleten hier scheißegal ist, ob er die 115% Akkord erklären kann, weshalb es eigentlich 115 und nicht 117 sind. Oder warum überhaupt bei Prozent nicht 100 das oberste ist, das man ja auch denken könnte. Das sind schlaue Menschen, die kennen sich darin aus und sie haben auch zu dem ganzen Zeug einen Standpunkt, den kann man ableiten. Genauso wie die unendliche Vielfalt der bürgerlichen Psyche aus handgezählten zwei Prinzipien abzuleiten geht, sodass dann einem jedes Wunder darüber abhanden kommt, dass die vielfältige Individualität immer so gleichförmig daherkommt. Kein Seminar, in dem nicht mit haargenau denselben Worten auf der unverwechselbaren Individualität der Seminarteilnehmer bestanden wird, also es sind ja lauter so Stereotypen. So ist auch der Sowjetmensch in gewisser Weise sehr ausrechenbar. Er ist wie jeder Mensch ein Materialist, der schön und bequem durchs Leben kommen will. Und der möchte, dass es ihm und den Seinen, die er mag, gut geht. Und er sieht sich in einem Staat, in dem dieses Anliegen laut bestätigt wird. Und zwar anders als bei uns. Es wird nicht nur gesagt, jeder hat ein Recht auf Glück, amerikanische Verfassung. Sondern es wird gesagt, und darum kümmert sich auch der Staat. Es ist ein Staatsanliegen, dass es den Leuten gut geht. Und wie gesagt, ich zweifle überhaupt nicht an diesem Staatsanliegen und will diesen Zweifel auch niemandem nahelegen. Das ist das Programm der Kommunisten. Bloß was sie draus machen, ist so absurd. Es geht auch weiter. Man wird auch drüben auf den eigenen Einsatz, auf die Notwendigkeit der Arbeit als Mittel zur Bedürfnisbefriedigung verwiesen, ähnlich wie hier. Aber das Argument, das sie drüben haben, ist schon ein bisschen besser, als wenn hier gesagt wird, jeder ist seines Glückes Schmied und dieses ganze Zeug. Also jeder hat ein Recht auf Glück, aber er muss auch selber zusehen, dass er sein Schicksal so gestaltet, und wenn es schief geht, kann man leider nichts dran ändern. Diese Ermunterung zur Glücksspielernatur ist es nicht, womit der Sowjetmensch konfrontiert ist. Sondern es nimmt sich sehr rationell aus, wenn ihm gesagt wird, der Reichtum, den du für dich möchtest, ist ein gesellschaftliches Produkt. Klammer auf, du möchtest doch auch nicht bloß von dem leben, was du dir mit deiner Hände Arbeit aus der Scholle scharren kannst. Du möchtest doch auch an den Segnungen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung teilhaben, also musst du zu ihr auch beitragen. Klammer zu. Also tu was. Es gibt einen Zusammenhang zwischen deinem eigenen Arbeitseinsatz und deinem Glück, das unser Staat sehr groß schreit und auch fördern will. Der so erfreute Mensch ist drittens damit konfrontiert, dass nichts in dieser Gesellschaft sich nach dieser normalen Rechnung richtet. Er wartet vergeblich drauf, dass ein rationeller Plan ihm das, was er an Arbeitseinsatz bringt, in Form eines Füllhorns gesellschaftlich verfügbarer guter Güter zurückschüttet. sondern er ist damit konfrontiert, dass er Hebel bedienen muss, die eine Rentabilität in Gang setzen, welche solchen seltsamen Gesetzen gehorcht, wie zum Beispiel die Akkumulation hat Vorrang vor der Konsumption, wo er eigentlich nur heraushören kann, er dient einem System, das erstmal den Reichtum ganz woanders schafft als bei ihm oder als ihm verfügbarer Gebrauchswert. Auch diese Entdeckung braucht er gar nicht erst selber groß zu machen, sondern mit der wird er schon von seinem System selber konfrontiert, in der Form, dass ihm eben gar kein Plan unterbreitet wird, aus dem hervorgeht, in 2 Jahren kriegst du übrigens eine Riesenblutwurst, sondern wo ihm ein Angebot gemacht wird, sich reinzuhängen und dieses seltsame System der Prämienentlohnung und der Stimulierung für sich auszunutzen. Er wird gar nicht auf eine rationelle Arbeitsteilung verwiesen, sondern auf Vergünstigungen für Pflichterfüllung. Der Verweis auf das eigentlich sachlich Notwendige, man muss erst arbeiten, damit man es hinterher verbrauchen kann, und das im gesellschaftlichen Maßstab. Dieser Verweis verblasst neben den Pflichten und Chancen, Geld zu verdienen und Güter an Land zu ziehen. Das verblasst daneben zu einem bloßen, sehr, sehr rauchigen Ideal. Er erlebt die Praxis seiner Gesellschaft anders als einen vernünftigen Plan. Und entgegenkommend, wie der russische Mensch ist, stellt er sich darauf ein. Er richtet sich danach und richtet seinen Materialismus darauf ein, dass er sich als Eigennutz in Bezug auf diese Hebelwirtschaft betätigt. Und zwar durchaus auch gegen die ganzen vernünftigen Abwägungen, die ihm dann immer auch noch auferlegt werden. Jetzt soll es aber dabei nicht bleiben. Er soll das, was so zum Ideal verblasst ist, was bloß als moralische Anmache existiert, kümmere dich doch neben deinem Lohn auch noch um das große Ganze. Das ist jetzt nicht bloß eine Predigt, die ihm das Wort am Sonntag unterbreitet, sondern das kommt ihm als wirklich handfester Anspruch seiner Staatsgewalt an allen Ecken und Enden entgegen. Und zwar nicht bloß als Befehl und Zwang. Da sind sie ja sehr zurückhaltend. Er weiß zum Beispiel, auf welche Erpressungen er sich gar nicht erst einzulassen braucht. Entlassen wird eben drüben niemand. Die Erpressung mit der Not des Überlebens ist außer Kraft gesetzt. Damit sind auch die ökonomischen Druckmittel des Staates im Vergleich zu einem kapitalistischen Betrieb unendlich beschränkt. Die Schranke seiner Erpressungsmittel, an die der Staat drüben sich selber durchaus hält, macht er wett durch Penetranz bei der moralischen Beackerung der Leute. Und er lässt es auch nicht bloß beim Predigen, sondern jetzt sieht sich der Mensch drüben noch was Neuem konfrontiert. Nicht bloß die Hebel verschaffen ihm Lohn, sondern wenn er sich getrennt von seinem Hebelzeug auch mal auf ein moralisches Anliegen seines Staates einlässt, also ihm quasi jenseits seiner Lohnkalkulation Arbeitskraft schenkt, dann kriegt er auch dafür was Schönes. Das muss nicht immer Geld sein, das kann auch mal ein Orden sein oder eine Verkürzung der Frist, bis zu der er sein Auto kriegt, oder das Recht auf eine vorfristige Zuteilung einer Datscha oder die Erlaubnis, irgendwo angeln zu gehen, was immer den Sowjetmenschen so freut, wird durchaus auch als Vergünstigung daran geheftet, dass er moralischen Einsatz zeigt. Und das macht er mit. Das fordert natürlich wieder ein bisschen sein berechnendes Wesen heraus, aber jetzt ist damit eigentlich schon das Fazit fertig. Und das unterscheidet sich grundsätzlich von dem Opportunisten der bürgerlichen Gesellschaft, der sich selber immer zu sein Glück schmiedet und dauernd seinen Nachbarn mit moralischen Vorhaltungen belämmert. Drüben ist die Moral nicht der ideologische Zusatz zur Konkurrenzanstrengung. Es ist auch nicht der ideologische Zusatz zur Enttäuschung, wenn man in der Konkurrenz zu nichts kommt, dass man sich dann wenigstens noch einbilden kann, arm, aber redlich. Gerade diese Gleichung, arm, aber redlich, die will der sowjetische Staat nicht so gerne gelten lassen. Der möchte sagen, wenn redlich, dann auch nicht arm. Das soll eine Gleichung existieren. Und der macht sich zum praktischen Anwalt dieser Gleichung von Eigennutz und Moralität. Und zwar in vielen Hinsichten. Da soll die Moralität Mittel dafür sein, dass alles besser klappt und deswegen auch der Einzelne mehr von der ganzen Gesellschaft hat. Es soll andererseits auch materielle Stimulationen geben, die der Moral aufhelfen. Anreize, Moral. War. Noch weniger vielleicht. Nein, genauso wenig. Wie die Entdeckung, dass man mit dem eigenen Bemühen um Glück hierzulande ja auch nicht so garantierterweise glücklich wird. Sondern mit dieser Entdeckung geht der normale Sowjetmensch um, indem er sich durchwurschtelt, zum Parteigänger seiner Ideale, der Ideale seines Staates durchaus wird. Eine moralische Kampagne, die geht nicht immer zu, ohne dass sie vom Volk irgendwie auch gebilligt wird. Dass er also sich auch den Standpunkt, man kann nur so viel fröhlich verleben, wie vorher erarbeitet worden ist, dass er sich den auch einleuchten lässt, obwohl der Plan des Staates das ganz anderes organisiert. Also dass er zum Parteigänger der Ideale seines Systems wird, obwohl er andererseits diese Ideale gar nicht so gerne gegen sich in Anschlag gebracht wissen möchte, lieber gegen die anderen. Das gehört auch zu unserem Mitmenschen. Dass ihm dauernd viele Leute einfallen, die es an Einsatz für das Gemeinwesen fehlen lassen, wohingegen er selber dort eigentlich ziemlich vorbildlich ist. Wenn eine Kampagne alles in einen Topf wirft und sagt, es muss insgesamt besser werden, ist der Sowjetmensch reif genug, um diesen Kampagnen mit einer gewissen Skepsis zu begegnen. Aber Skepsis ist auch im Sozialismus etwas anderes als Kritik. So. Als solche fix und fertige Charaktermaske seines Systems enttäuscht der Sowjetmensch natürlich immer irgendwie seine Obrigkeit, ohne sich ihr zu widersetzen. Und das ohne sich ihr zu widersetzen hat eine Auflösung, nämlich in einer Sphäre ist er wirklich dann endgültig Parteigänger seines Staates, nämlich was so die metaphysischen Grundfragen des Sinns im Leben angeht. Das, was der Staat ihm vormacht, der rationelle sozialistische Zusammenhang der Gesellschaft als bloßes moralisches Ideal. Das ist natürlich einerseits was Unpraktisches, eben ein Ideal, auch dort. Man muss das auseinanderhalten. Indem dieser Staat die Ideale der bürgerlichen Gesellschaft praktiziert, bezieht er sich immer noch auf ein davon getrenntes, noch viel höheres Ideal, das heißt, das ist der Kommunismus. Da geht alles so zu, wie man es sich eigentlich wünscht. Jede Arbeit lohnt sich und zwar sofort. Jeder gibt nach seinem Bedürfnis und jeder kriegt nach dem, was er verdauen kann. Nach seinem Vermögen. Das ist gerade der Witz dieses Systems, dass ein paar Grundweisheiten über den Kommunismus dort zum Ideal verblassen, aber auf der anderen Seite sind blasse Ideale gerade das Richtige für die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das System produziert diese Frage nach dem Sinn des Lebens so sehr, wie es unzufriedene Figuren produziert. Das ist noch, das führt richtig den Nachweis, dass die, diese Frage, diese Sinnfrage so lange nicht zu beseitigen ist, solange nicht eine planmäßige Produktion die Menschen wirklich zufriedenstellt. Solange suchen sie stattdessen das Ideal befriedigender Verhältnisse als ihre Utopie, als etwas Höheres, als eine moralische Pflicht, auf die man sich beziehen kann, auch wenn die Verhältnisse gar nicht danach sind. Und in diesen höheren Sphären der Frage nach dem Lebenssinn wird dann der Staat mit seinen Sinnen angeboten, du lebst hier für den Erfolg der sozialistischen Revolution und letztlich für den Kommunismus und für den totalen Fortschritt der Menschheit und für die Eroberung des Weltalls, und dann geht überhaupt die Ausmalung erst los. Das lässt sich ein sozialistischer Bürger mindestens so gut einleuchten wie hierzulande ein Christ, die christlich-demokratische Weltanschauung. Eben als eine gute Antwort auf die Sinnfrage. Sie werden dadurch sogar zu Nationalisten eines besseren Kalibers, als sie hier rumlaufen. Welcher Nationalist hätte denn hierzulande das Bedürfnis, sich mit den Großtaten der eigenen Geistesgeschichte vertraut zu machen? Als Nationalismus heißt hier, man ist für den richtigen Verein. Aber Anspruch in dem Sinn, man erweist sich jetzt auch dieser Volksgemeinschaft würdig, das ist in der Demokratie schon ziemlich lächerlich, auf die ist man stolz, aber doch nicht dadurch, dass man irgendwie die Jahreszahlen der Dichterfürsten hersagen könnte. Das ist drüben ein bisschen anders, weil jetzt ist es gerade, dieser sozialistische Staat, der ist die Sinnerfüllung eines jeden Menschenlebens. Und auch das wird sogar noch von einem Sowjetmenschen ernster genommen, als hierzulande das Christentum von einem abgebrühten Demokraten. Es ist ein sehr gebildetes Volk am Ende. Das ist leider überhaupt nichts Tolles. Vorbildlich für jeden, der hierzulande als Volkserzieher auftritt. Man darf Lehrer überhaupt nicht in die Sowjetunion schicken, sonst kommen sie von vorn bis hinten begeistert wieder und sagen, was da die Kinder lernen, und keiner bleibt sitzen. Und die wissen sogar in Sevastopol, wo Bochum liegt, welcher Bochumer weiß denn, wo Sevastopol liegt. Und Wahnsinn, und singen tun sie, und Friedenserziehung, jeder Kolchose. Können Sie einer deutschen Delegation ein deutsches Kinderlied singen, das ausdrückt, Sie sind auch für den Frieden und so weiter. Die machen also wirklich jedes Schulmeisterideal ist bestens aufgehoben im realen Sozialismus, aber ein Kompliment ist das auch nicht gerade. Diese Glasnost-Bewegung, die da jetzt läuft, ist Wasser auf die Mühlen dieses Sowjetmenschen, dass er gleichzeitig auch wieder an sich abtropfen lässt, um dieses verfehlte Bild fertig zu machen. Weil das gehört wieder in das große Feld der Anmache, die der Sowjetbürger einerseits schätzt, aber als Anmacher nur sehr bedingt sich gefallen lässt. Es ist ja eben überhaupt eine Reformkampagne, die endlich die totale Funktionsfähigkeit des realen Sozialismus sichern soll. Und das ist keine Kampagne, die der Sowjetmensch sich bestellt hätte. So neu ist er nicht, dass er an seine Obrigkeit herantritt mit dem Ansinnen, sie soll endlich mal ihn mobilisieren. Das war schon der Einfall von Gorbatschow und seiner Partei Clique. Und die haben dafür einen Grund, der heißt eben, das Belämmern der Leute und ihre Mobilisierung soll eine Unzufriedenheit mit der Funktionsfähigkeit des Systems ausräumen. Der Gorbatschow will richtig seine eigenen Leute mit ihrem Leben unzufrieden machen. Und das ist wirklich was sehr Einzigartiges. Es ist auch im Sozialismus was Neues gewesen. Er will sie nicht einfach immer zu beglückwünschen, dass sie im Sozialismus leben, sondern er will den Glückwunsch, dass sie im Sozialismus leben, schickt er immer das andere hinterher. Aber mit dem, wie der Sozialismus bei uns heute aussieht, könnt ihr doch unmöglich zufrieden sein. Er will sie unzufrieden machen und aufstöbern, aus ihren blöden Gewohnheiten sich nach dem Plan zu richten und nur so bedingt Moralisten des eigenen, der eigenen Seite zu sein. Er will sie zu Aktivisten dieser Moral machen. Deswegen arbeitet er sich dermaßen ab. Er will ihnen auch lauter Institutionen bieten, die ihnen das als Chance vor Augen stellen, selber machen. Freiheit gönnt er ihnen. Jetzt geht er sogar in seinem Buch so weit, dass er aufschreibt, ja, wir entdecken an vielen Ecken, wie sehr das Eigentum, und da meint er keineswegs das an Produktionsmitteln, bloß an ein paar ganz kleinen, wie das die Leute mobilisieren kann. Er will so sehr die Leute für den Sowjetstaat mobilisieren, dass er sogar in Betracht zieht, wir gönnen ihnen sogar die Privatinitiative und den Privatverdienst einer Pommes frites Bude, damit sie darüber vielleicht noch ein bisschen motivierter für den Sozialismus werden. Das alles zeugt davon, dass das nicht ein allgemeines Weltverbesserungsstreben ist, das da den Gorbatschow auf einmal befallen hat, sondern er sieht eine Notwendigkeit, wie er es ja selber auch immer ausdrückt. Der diagnostiziert geradezu als Krankheit der Gesellschaft. Und das hat den harten Kern, sie lässt an Leistungsfähigkeit zu wünschen übrig. Keineswegs absolut. Also nicht, dass wieder die Vorstellung auftaucht, da klappt nie was. Die Kritik an der Leistungsfähigkeit des Systems ergeht auf Grundlage eines Vergleichs. Und zwar mit dem Weltmarkt. Und der ist nicht ideell. Ideell wird er sowieso immer angestellt mit diesem Verweis aufs Weltniveau, das man endlich erringen muss. Sondern die Not, aus der heraus der Gorbatschow sagt, wir müssen und müssen vorankommen, die entspringt einem Vergleich mit dem Weltmarkt, mit dem das Verhältnis zwischen Reichtum und staatlicher Macht zur Debatte steht. Der hält die Leistungsfähigkeit seines Systems zu gering, um die neue praktische Konkurrenz, der sein Staat sich im Verkehr mit den USA gegenüber sieht, diese neue Rüstungskonkurrenz, die auf den Namen SDI getauft ist, diese neuen Sorten amerikanischer Kampfansage, die gescheit auszuhalten, diese Leistung verlangt er seinem System ab und unter dem Gesichtspunkt zweifelt er an den Erträgen. Da sagt er auch manchmal gescheite Sachen, die einem eine Sekunde lang warm ums Herz werden lassen. Zum Beispiel auf dem Gebiet der Technologie sind wir in eine rückständige Position geraten, weil wir unser wissenschaftliches Potenzial unterschätzt und zu sehr auf Verbindungen zum Ausland gebaut haben. Meiner Meinung nach haben wir an die Entspannungspolitik zu große Hoffnungen geknüpft. Ich würde sogar sagen, wir waren zu vertrauensvoll. Viele dachten, sie sei unwiderruflich und sie eröffne unbegrenzte Möglichkeiten, besonders für die Ausweitung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen. Wir setzten sogar einige unserer Forschungs- und Technikprojekte aus, weil wir auf internationale Arbeitsteilung hofften und dachten, es sei günstiger, einige Maschinen zu kaufen, statt sie selber herzustellen. Was aber geschah in Wirklichkeit? Wir wurden für unsere Naivität schwer bestraft. Eine Zeit der Embargos, Boykotte, Verbote, Restriktionen brach an, wer mit uns Handel trieb, wurde eingeschüchtert. Aus den Entscheidungen der USA und einiger westlicher Länder, der Sowjetunion keine moderne Technologie zu verkaufen, haben wir eine Lehre gezogen. Vielleicht erleben wir deshalb jetzt einen wahren Boom in Informatik und Computertechnologie sowie auf anderen Gebieten von Wissenschaft und Technik, weil wir beschlossen, mit der Importgeißel, wie es unsere Wirtschaftsexporten einst nannten, ein für alle Mal Schluss zu machen. Es war auch so eine typisch zu dieser Planwirtschaft gehörige Idee, durch Importe die eigenen Typen anzuspornen. Und jetzt sagt er, das war verkehrt und da kann ich Ihnen nur von vorn bis hinten recht geben. Das ist fast die einzige Stelle an dem Buch, wo man sehr einverstanden sein kann mit Ihnen. Aber das ist auch eine Sache, da geht es schon fast wieder in die Not über. Da sieht sich das Programm, das die Kommunisten drüben mit ihrem Volk aufführen. dadurch in Frage gestellt, dass sich jetzt auf einmal dadurch nicht bewältigte gebieterische Notwendigkeiten zu Wort melden. Leider kommen sie auch dadurch nicht auf eine Kritik ihres Systems, eine kommunistische. Aber es gibt das den Übergang zu meinem vierten Punkt, nämlich der Frage oder der Antwort auf die Frage, was hat die Oktoberrevolution in der Welt verändert, wie sieht die Weltlage aus, seit es die Sowjetunion gibt. Es dauert auch nochmal, wenn ich alles hier erzähle. Erstens beliebig lang, zweitens aber vielleicht 20 Minuten. Und gehört irgendwie dazu, damit man das auch alles einordnen kann, nämlich auch in die Frage, was geht uns eigentlich dieses System an? In einer Hinsicht uns jetzt mal als unfreiwillige Bundesbürger genommen, sehr viel, weil es ein Adressat bundesdeutsch-westlicher Kriegsanstrengungen ist. Und uns als Kommunisten, weil es ja schließlich auch Kommunisten sind, aber die machen alles verkehrt. Und sie handhaben sogar die Weltlage ziemlich verkehrt. Deswegen ist das auch irgendwie... Gibt es auch leider da keinen Ansatzpunkt, wo man auf sie setzen könnte. Das ist für einen kommunistischen Verein sehr betrüblich, aber das muss man sich auch mal klar machen. Warum das ausgeschlossen ist, damit man sich nicht immer denkt, man müsste sich beschweren. Also gut, das wäre jetzt der vierte Punkt, aber erstmal noch, ob es zu dem vorher was gibt. Es gibt zu dem Punkt vorher natürlich eine unendliche Fülle von Nebenwitzen, zum Beispiel, wenn die in der Sowjetunion bürgerliche Psychiatrie einführen wollen. Das klappt immer vorne und hinten nicht. Jetzt haben die Leute schon hier keinen Ödipus-Komplex, aber drüben haben sie sogar noch ein anderes Verhältnis zum Geld. Da stimmt die Geisteskrankheit schon gleich überhaupt nicht mehr. Wenn man drüben verrückt wird, dann, was weiß ich, wenn man sich da einbildet. Das könnte man sich da einbilden. Ja. Viele Exil-Dissidenten dokumentieren ja, was man sich dann einbildet. Das sind zum Beispiel, also man kann drüben zum Beispiel sehr gut Zionist werden. Das ist offenbar eine naheliegende Form des abweichenden Verhaltens, würde man es bei uns nennen. Das ist eine religiös inspirierte Idee und der Vorwurf, der an dieser Stelle das sowjetische System trifft, den Leuten Vorwürfe zu machen, ist sowieso witzlos. Der Vorwurf, der das System trifft, heißt, sie haben wirklich alles andere geschafft, als dieser scheiß religiösen Frage endlich mal das Wasser abzugraben. Sie haben es sogar geschafft, die Phrase vom Absterben der Religion zu einem Glaubenssatz zu machen, zu einem Ideal, wo man wieder sagen kann, dann ist das ist der Sinn meines Lebens, ich warte auf das Absterben der Religion. Aber gut, ich will ja nicht jetzt diese Nebensitze anzetteln, ich würde nur sagen, das ist nicht gut. Dichtkunst ist nicht ausgestorben. Es war neulich im Fernsehen ein schönes Beispiel dafür, wie diese Moralkampagne von Gorbatschow von den ganzen Schöngeistern als Chance begriffen wird. Die sind ja sowieso die Ersten, die denken, jetzt haben sie Freifahrt für alles, was sie immer schon mal gerne sagen wollen. Und jetzt waren manchmal so Sendungen im Fernsehen, da zeigen sie die Öffentlichkeit in der Sowjetunion vor, was dort nämlich das Fernsehen so treibt. Und da merkt man auch, die nehmen das eben, wie ich es schon geschildert habe, zehnmal so ernst wie hier. Da gibt es riesen Diskussionsveranstaltungen, da gehen die Leute auch hin, ganz ungezwungen, und fragen dann so eine Mannschaft, zum Beispiel eine Redaktion, die vorne versammelt ist, wie geht es weiter mit der Perestroika, was sollen wir von Stalin halten, war die Verstaatlichung der Bauern korrekt? Warum können die anderen Staaten das Sowjetsystem nicht leiden? Wird das Preissystem umgestellt? All solche wirklich praktischen Fragen der Politik beschäftigen da das Volk und beschäftigen dann auch einen Dichter, der dann zum Beispiel vor diesem Publikum nach vorne geht und ein Gedicht über Stalin aufsagt, wo er dann immer am Schluss den Refrain macht: Solange wir noch folgende Fehler machen, lebt Stalin noch. Und zum Schluss sagt er: Und solange wir selber uns noch auf die Bürokratie verlassen und nur machen, was uns befohlen wird, solange lebt Stalin noch in uns. Und das alles reimt sich und die Leute sind ergriffen und applaudieren und haben auch als wir Literaturgenuss gehabt. Und da stört sich überhaupt niemand an der dick aufgetragenen moralischen Botschaft. So sind die offenbar. Bei uns ist die Alternative die: Entweder man braucht die moralische Botschaft so dick, dass sie ungenießbar ist, also so Schwarzwaldklinik, oder man möchte den Genuss so, dass man nur nach langjährigem Germanistikstudium die moralische Botschaft rauskriegt. Aber dieses schöne Zwischenfeld. Also gut, wenn euch trotzdem nichts weiter an Fragen oder Einwänden einfällt, dann noch ein paar abschließende Worte zur neuen Weltlage. Die ist von einem sehr ärgerlichen Widerspruch gekennzeichnet, der sich logisch aus dem bisher Gesagten ergibt. Jetzt sind doch die Sozialisten drüben die Praktiker aller bürgerlichen Ideale. Als solche, als sehr konsequente Praktiker, die in diesem Sinne tatsächlich die Klassengesellschaft abgeschafft haben und die Privatmacht des Geldes. Stehen sie in einem sehr fundamentalen Gegensatz zum Rest der Welt, zum kapitalistischen System. Das ist die eine Sache. Sie stehen in diesem Gegensatz. Die andere Sache ist, sie begreifen diesen Gegensatz nicht, zum Verrecken nicht. Die beziehen diesen Gegensatz immer darauf, dass sie doch eigentlich bloß die Praktiker der Ideale sind, die kapitalistische Welt auch immer verkündet. Wenn Sie Ihre Planwirtschaft machen, denken Sie immer, das muss doch einen Menschen, der sagt, Wirtschaft ist zur Versorgung da, das muss dem doch einleuchten. Wenn Sie Ihren Staat aufziehen, denken Sie immer, na, unsere Form der Partei, dass man den Leuten immer so nachsteigt, das muss doch einem Demokraten, der die Einheit von Volk und Führung beschwört, das muss dem doch einleuchten. An all diesen bürgerlichen Idealen, da lassen es die doch fehlen. Der Kapitalismus versündigt sich doch an seinen Idealen. Die kriegen die Einheit von Volk und Führung nicht her. Die enthalten ihrem Volk Lebensmittel und Arbeitsplätze vor. Die machen Krise, die setzen alles mögliche Zeug in den Sand. Die bestrafen doch nicht mal korrupte Politiker. Die lassen kaum ein Ideal der bürgerlichen Gesellschaft aus, als dessen Praktiker sie sich dann nicht betätigen würden. Und nach dem Muster denken sie sich den Gegensatz, in den sie zur bürgerlichen Staatenwelt geraten, zurecht. Das heißt, sie begreifen nicht, wie fundamental und ernst überhaupt der Gegensatz ist, in dem sie stehen. Sie denken immer, sie machen doch das, was alle wollen, besser. Sie denken das fast inzwischen wie eine Konkurrenz ums bessere Vorbild. Man könnte doch sogar von ihnen was lernen, sie sind auch bereit, vom Westen was zu lernen. So kommen sie heute daher. Ihr macht es ein bisschen sozialer, wir machen es ein bisschen effektiver, dann einigen wir uns doch so ungefähr in der Mitte. Friedlicher Wettbewerb der Systeme, das ist schon diese Formel, die ist so weltenfern von jeder klaren Rechenschaft darüber, in welchen Gegensatz sie eröffnet haben zum Rest der imperialistischen Welt. Und das Tragische ist, dass man noch nicht mal sagen kann, das ist bloß Geschwätz, in Wirklichkeit wissen sie es besser. Das Verrückte ist, die meinen es tatsächlich so, die erkennen den Gegensatz nicht, in dem sie zum Rest der Welt stehen, weil sie ihn eben immer für das Verhältnis zwischen Ideal und Wirklichkeit, so wie sie es immer zurecht interpretieren, halten. Die sind glatt der Meinung, der Kapitalismus zum Beispiel, der hätte auch Hebel. Wenn die Ökonomen von drüben hier rüberkommen, fragen sie allen Ernstes, na, wie macht ihr Folgendes? Wie macht ihr das, dass immer der Preis auf die Ware passt? Wie erfindet ihr einen Preiszettel? Da sind sie natürlich bei den Blödmännern von der VWL immer an der richtigen Adresse. Die erzählen ihnen dann stundenlange Funktionsgleichungen und sind ja nicht der Russe, hat nichts kapiert und sagt, das ist vielleicht schlau, das müssen wir auch mal in unseren Computer machen. Die ehrliche Antwort wäre, kein Mensch erfindet hier einen Preiszettel, das macht der Stift im Laden. Das war nach Vorschrift seines Meisters und da kommt es darauf an, dass der Verkauf der Ware sich lohnt, fertig ab. Das wäre ja noch schöner, wenn man da eine Vorschrift machen wollte. Die sind unerschütterlich der Meinung, ein Preis ist im Kapitalismus ein Hebel. Die sind unerschütterlich der Meinung, Welthandel wäre sowas wie Arbeitsteilung. Das spricht man aus dieser Beschwerde von Gorbatschow. Diese ganzen bürgerlichen Schwachsinn von wegen komparative Kostenvorteile, das wäre überhaupt eigentlich ein ausnutzbares Gesetz des Welthandels. Noch ein Hebel. Dabei, und das ist deswegen so fatal, der Imperialismus hat sich seinerseits über den Gegensatz, den die Kommunisten zu ihm eingehen, nie getäuscht. Und wie fundamental er diesen Gegensatz sieht und nimmt, hat er von der ersten Stunde an eigentlich unmissverständlich klar gemacht. Die hier, von hier aus, die Staatsmänner des Kapitalismus und der Demokratie, haben gleich gemerkt, dieses Ding gehört bekämpft. Und haben es daran auch nicht fehlen lassen. Komischerweise sind die Russen daraus nicht schlau geworden, sondern haben diese seltsam versöhnlerische Stellung zum Imperialismus in ihrer Geschichte phasenweise richtig Zug um Zug ausgebildet. Und wenn irgendwo so die Erinnerung, wie sieht es mit den Phasen der sowjetischen Geschichte aus, wenn das überhaupt irgendwo Platz ist, dann wohl hier. Deswegen will ich hier einen kurzen Rückblick halten. Keine Täuschung war in der Sowjetunion und in der bolschewistischen Partei vorhanden über den Gegensatz zum Imperialismus, als sie in der Lage waren, die Revolution zu machen. Weil das geht da nicht. Wenn es ums Gewinnen im Bürgerkrieg geht, sind alle Konzepte darüber, was man hinterher anfängt in der Gesellschaft, gleichgültig. Deswegen haben auch die Bolschewisten den Fehler, den sie mit ihrer ganzen Gesellschaft angestellt haben, den wir an ihnen kritisieren, den haben sie im Zuge des Bürgerkriegs gar nicht machen können, weil es da bloß auf ein sehr beschränktes und sehr unwidersprechliches Anliegen angekommen ist, man muss besser sein, kriegsmäßig, als der Feind. Dabei ist der Akt eigentlich, mit dem sie sich als absoluter Abweichler der Staatengemeinschaft in diese Staatengemeinschaft eingeführt haben, auch sehr unmissverständlich, das war der Friedensschluss von Brest-Litowsk. Das war eine Aktion, die eine imperialistische Staatsgewalt überhaupt nie über sich bringt. Ein Staat, der noch nicht besiegt ist, schickt seine Soldaten heim, gibt zigtausende von Quadratkilometern Preis, nur damit Frieden ist. Das ist undenkbar als imperialistische Politik, als Politik eines Staates. Und das hat sich der Radikalität verdankt, mit der Lenins Partei auf der Notwendigkeit der Revolution bestanden hat. Das war der Standpunkt der dritten Internationale, der Komintern, die sich eben wegen der Kriegspolitik der Sozialdemokratie von dieser abgespalten haben und sich auf den Standpunkt gestellt haben, dieser Krieg wird von Proletariern nicht geführt, sondern er wird in einen sozialen Krieg übergeführt. Wenn die anfangen, die Nationen gegeneinander zu hetzen, dann fangen wir an, den sozialen Bürgerkrieg des Proletariats gegen die Bourgeoisie zu führen. Und was ansonsten im Feld passiert, ist uns scheißegal. Das ist die historische Stunde gewesen, der Friedensschluss damals. Wie dieser Standpunkt der Komintern praktiziert worden ist. Und nur vermöge dieses Standpunkts, haben sie es überhaupt auch hingekriegt, dann gleich den Übergang zu machen von dem Friedensschluss im Feld zum Bürgerkrieg gegen die weiße Konterrevolution und die Interventionsarmee. Und es stellt den verelendeten russischen Bauern und Soldaten ein außerordentlich hohes Zeugnis aus, ihrer Intelligenz, dass sie begriffen haben, der Krieg, der nach dem Friedensschluss fällig war, war ein völlig anderer als der, den sie bis dahin geführt haben. Wären sie Pazifisten gewesen, hätten sie gesagt, kaum der Krieg zu Ende, schon geht der wieder los. Das haben die Sozialrevolutionäre und die Sozialdemokraten dort ja auch immer gesagt, gehetzt, und es war ihre Agitation gegen den neuen Staat. Der stürzt euch nur aus einem Krieg in den neuen. Das ist also, wenn irgendwas respektabel ist, was die Russen und die Revolution betrifft, dann dass die Massen das tatsächlich mitgemacht haben. Dass sie der Unterscheidung mächtig waren, die die Bolschewiken ihnen vorgesagt haben, und zwar mit Recht, zwischen dem imperialistischen Raubkrieg draußen, wo sie bloß für den Vorteil ihres Zaren und seiner Schmarotzer-Clique bluten sollen, und den nicht frei gewählten Notwendigkeiten des Bürgerkriegs. Obwohl die Feldschlacht selber hat sich in nichts unterschieden. Umso größer die Leistung ist, auseinanderzuhalten. Ich möchte fast sagen, obwohl das wieder eine sehr moralische Beschwerde ist, da war der blödeste russische Bauer 10-mal schlauer als die Friedensbewegung heute mit ihrer gesammelten Professorenintelligenz. Die wollten überhaupt nichts auseinanderhalten. Die konnten zwei so schwierige Dinge auseinanderhalten. Der Standpunkt der Komintern war weiterhin, die Revolution bedarf zu ihrer Rettung der Weltrevolution. Das war sehr realistisch gedacht, weil das Land, in dem die Revolution Erfolg hatte, ein desolater Sauhaufen war. Damit die Revolution andernorts auf ihre Revolution schützt und sichert. Habt ihr den Gedanken? Also es geht nur, wenn alle mitmachen, also müssen die machen, damit wir nicht zurückzustecken brauchen, damit wir nicht verlieren. Und es war sehr internationalistisch gedacht und es war ein tatsächlicher proletarischer Internationalismus unterhalb der Ebene der Staatsgewalten, wo sie sich ganz frech an die Opposition in den fremden Ländern gewandt haben und sie zum Umsturz ermuntert haben. Das hat man ihnen auch sehr übel genommen. Deswegen hatte die Sowjetunion auch in dieser Phase überhaupt fast nirgends eine Botschaft. Und war ein großes Abenteurertum im Schlamm. Das war, wenn man so will, die erste Phase, die waren die 3 Jahre des Bürgerkriegs. Das kaum überstanden, hat sich was anderes abgezeichnet. Nämlich, die haben gemerkt, sie bleiben mit ihrer Revolution allein. Und zwar, um da mal der historischen Wahrheit Genüge zu tun, nicht deswegen, weil andere kommunistische Parteien nicht revolutionswillig oder bereit gewesen wären. Auch nicht deswegen, weil sie es nicht probiert hätten oder weil sie riesige Fehler gemacht hätten, sondern schon hauptsächlich deswegen, weil die Gegenseite stärker war. Es ist schon beträchtlich, was damals an Kommunisten geschlachtet worden ist und dass es mal ein paar Tage lang eine ungarische Revolution gegeben hat, die dann von rumänischen Hilfstruppen mit erdrosselt worden ist, ist zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Es war keine Weltfremdheit, auf die Weltrevolution wenigstens in Europa zu setzen, und die Entdeckung, dass sie allein bleiben, ist ihnen sehr bitter geworden. Sie haben daraus den Schluss gezogen, umso mehr kommt es darauf an, die Sowjetrepublik, so groß wie sie nun jetzt mal bloß ist, nämlich bloß Russland, Georgien und sonst dies und jenes umfassen. Umso mehr kommt es darauf an, diese Sowjetrepublik zu schützen. Und mit den Misserfolgen, dem Scheitern von Aufständen in anderen Ländern, war sowas wie ein Standpunktwechsel im Verhältnis zu den verbündeten kommunistischen Parteien verbunden. Es ist wie eine ganz kleine Änderung zu sagen, die Revolution klappt bei uns nur, wenn sie überall klappt. Eure Revolution rettet die unsere. Oder zu sagen, damit unsere Revolution gerettet wird, müsst ihr in eurem Land dafür sorgen, dass eure Regierung uns in Ruhe lässt. Dafür hatten sie auch erstmal ein sehr schönes Beispiel, wie sie sich das gedacht haben. Es hat Streiks in England und Frankreich gegen die Verschiebung von Menschen und Material für die konterrevolutionären Interventionsarmeen am Schwarzen Meer und in Archangelsk gegeben. Und das haben die russischen Kommunisten dankbar vermerkt als Akt internationaler proletarischer Solidarität, mit dem die Arbeiterklasse anderswo das Überleben der Revolution in der Sowjetunion gesichert hat. Ihr Antrag an die kommunistische Internationale oder ihre Direktive dafür hat folglich gelautet: Sorgt in eurem Land dafür, dass wenigstens bei uns die Revolution eine Chance hat und überlebt. Das ist einerseits sehr verständlich und bis zu einem gewissen Grade auch korrekt. Andererseits ist damit ein politischer Auftrag, und sobald es zum politischen Auftrag wird, wird sehr fatal ergangen, der nämlich heißt, das, was für die Russen Grund ist, auf die Revolution anderswo zu setzen, das sollen die anderen sich zum Zweck ihrer umstürzlerischen Politik machen, nämlich die Sowjetunion schützen vor Interventionen der eigenen Staatsmacht. Und das ist nun allerdings seltsam, wenn eine andere kommunistische Partei sich die Rettung der Sowjetunion zu ihrem Ziel machen soll, dann kürzt sich nämlich der Umsturz ganz flott raus. Dann ist ja sofort die Frage da, wie kann eine abweichende oppositionelle Partei denn effektiv dazu beitragen, dass die dort zuständige Regierung Frieden hält. Und darüber sind sie auf die neue Maxime der damaligen, das war auch noch die kommunistische Internationale, die das zustande gebracht hat, diesen Übergang, sind sie darauf gekommen zu sagen, ein Kommunist hat andernorts überhaupt das Ziel, so auf die Macht bei sich zu Hause einzuwirken, dass man die Revolution in Russland in Ruhe lässt. Sie sollen sich einmischen, friedenspolitisch einmischen und konstruktiv tätig werden im Rahmen, den ihnen die eigene Regierung lässt. Der Übergang ist ganz klein, aber sehr erheblich. Das, was für die Russen der Grund war, das Komintern anzustacheln, sollte zum Zweck der anderen revolutionären Parteien werden. Darin ist schon der Fehler, den ich ganz zu Anfang gesagt habe, logisch eingeschlossen. Nämlich, wenn man das denkt, Proletarier anderswo, klassenbewusst und zum Umsturz entschlossen, haben die Pflicht und auch die Chance, ihrem Land friedliche Manieren gegenüber der Sowjetunion beizubringen. Dann setzt man natürlich auch drauf, dass die anderen Staaten, wenn man sie nur richtig von unten und von innen her beeinflusst, merken, dass ihr Gegensatz gegen die Sowjetunion so tödlich gar nicht zu sein braucht. Es ist die Fortsetzung von dem, was ich gerade gesagt habe, und greift wieder auf, wie überhaupt die Kommunisten ihren Gegensatz zum Imperialismus sehen. Dass sie tatsächlich denken, wenn unsere Gesinnungsgenossen sich anderswo richtig betätigen, dann merken die Staatsgewalten dort, dass sie in uns eigentlich gar keinen so fürchterlichen Feind haben. Das ist wie eine Erziehung, die die Kommunisten ihrer zuständigen Regierung angedeihen lassen sollen, damit die merkt und nicht mehr so pflichtvergessen alle Ideale der Demokratie und der Wirtschaft mit Füßen tritt, sondern pflichtbewusst mal das Nötige macht und dann merkt, na, unter dem Nötigen kommt das Bekämpfen der Sowjetunion vorne und hinten gar nicht vor. So verknüpft sich sehr logisch die inhaltliche Linie dieser revisionistischen Politik. Man möchte einen vorbildlichen Staat machen mit den Direktiven der Komintern. Bringt eurem Staat bei, dass auch der sich uns zum Vorbild nimmt ein bisschen und auf alle Fälle in Ruhe lässt. Das sind übrigens, also diese Konsequenz, man muss doch auch mit Imperialisten in Frieden leben können. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, weshalb die über uns herfallen. Das sind übrigens auch schon so Überlegungen, die hat der Lenin durchaus auch gleich angestellt. Da gibt es Interviews von ihm mit amerikanischen Journalisten. Amerika war damals nicht bloß, was heute kaum noch vorstellbar ist, mit einer kommunistischen Partei gesegnet, die auch ausgerottet worden ist, ziemlich brutal. McCarthy war die letzte Zukunft. Sondern Amerika hatte auch damals vorurteilsfreie Journalisten, was heutzutage ebenfalls schwer vorstellbar ist, denen zur Sowjetunion was anderes eingefallen ist als Reich des Bösen. Und die haben sehr interessiert den Lenin aufgesucht und mit ihm geplaudert, wie machten ihr das jetzt? Das ist ja ganz was Neues und furchtbar interessant. Es reist übrigens noch heute so ein Fossil von damals durch die Gegend, dieser industrielle Arend Hammer, der sich immer um Afghanistan jetzt verdient macht. Das ist so ein begeisterter Anhänger der bolschewistischen Revolution, der damals x-mal in den USA, in der Sowjetunion war und sich überhaupt deswegen den Namen zugelegt hat. Ne? Arend Hammer. Das ist ernst. Das zeigt, was für ein lustiges Verhältnis es damals gab. Vorurteilsfreie Journalisten, ne? Unvorstellbar heute. Und die haben den Lenin gefragt, was er eigentlich, wie er das eigentlich sieht, die Verhältnisse, die Beziehung zu den anderen Staaten. Und da hat er gesagt, wir sind gern bereit, im Rahmen unserer Möglichkeiten alles zu kaufen, wenn man es uns verkauft. Wir bieten niemandem einen Grund, uns schlecht zu behandeln. Natürlich kann man sagen, gut, der Lenin, der wollte da auch noch entgegenwirken, der Stimmungsmache gegen sein Land. Aber das war auch wiederum nicht bloß eine berechnende Lüge, die er in die Welt gesetzt hat, sondern ich habe gerade den logischen Zusammenhang daher gesagt, warum diese Sorte von Kommunisten die Lage auch allen Ernstes so sehen. Und dieser Auftrag an die anderen Parteien, ihren Kommunismus am Maß der Unterstützung des sowjetischen Russland auszurichten, ganz im Sinne der Parole des verblichenen Genossen Thälmann, wie sehr jemand Kommunist ist, zeigt sich an seiner Beziehung zur Sowjetunion. Da kommt das her. Die hatte eben da, zu Zeiten Thälmanns, die Fortsetzung, die dann ja so öfters mal früher in der Begutachtung der Sowjetunion von links schon aufgefallen und bedauert worden ist, die Linie ist fortentwickelt worden zu der antifaschistischen Bündnisse. Ja. Man muss aber schon sagen, bei dem Thälmann war das schon so gemeint, die beste Unterstützung ist halt die Revolution hier. Also es war schon was anderes als die zweite bei der DKP da drauf zu sagen. Ja, dass der kein DKPler war, ist klar. Du merkst andererseits schon, dass er das als Parole seinen Leuten klar machen muss. Der hatte mit einen Nationalismus schon auch selber zu tun. Mit dem Nationalismus in den eigenen Reihen, das ist ja eine etwas spätere Parole von ihm gewesen, auch polemisch gemeint, eben gegen einen Nationalismus in den anderen Reihen, der selber schon sowas war wie das Echo drauf, dass man die Weltrevolution unter den Vorzeichen des Schutzes der Russen machen sollte. Da haben sich schon Leute beschwert und gesagt, was mischen sich denn jetzt die Russen in unsere Revolution ein, in das, was wir vorhaben? Das passt doch nicht zusammen, hier Volksfrontpolitik zu machen mit Sozialimperialisten, die wir neulich noch zu Recht beschimpft haben, gegen die wir unsere kommunistische Internationale gegründet haben. Der Lenin gerade nicht gemacht hat bei seiner Revolution, nämlich Ziele, die jemand sich als Oppositioneller vornimmt, nach Mutmaßungen darüber einzurichten, was die dieser Verein wohl kann. Denn wir sind ja auch frech genug, uns als Häuflein sogar in die Bochumer Uni zu setzen und zu sagen, wir kritisieren sogar die große Sowjetunion, weil die haben ihre Revolution ziemlich in den Sand gesetzt und es braucht eine bessere. Wenn jetzt einer sagt, tja, kümmert euch doch mal lieber um die Abwehr des nächsten Atomkraftwerks und dass der Raum statt dem Kohle gewählt wird, weil zu mehr seid ihr ja sowieso nicht in der Lage. Also dieses Kräftebalkes-Argument. Oder gebt doch wenigstens mal eine Wahlempfehlung für die Grünen ab, weil das ist doch das Einzige, wo wir vielleicht noch 5 Wählerstimmen bezögern können. Das ist eine Überlegung, die lassen wir uns nicht gefallen, weil diese verfluchte Einschätzerei, wozu ist man denn vielleicht in der Lage, die gehört hinter das, was man will. Aber die ist kein Argument in Bezug auf das, was man will. Der Regel lässt sich übrigens auch nicht einschüchtern durch seine ganzen technischen Ratgeber, wenn die ihm sagen, SDI klappt nie im Leben. Der sagt, naja, wir müssen das eben zum Klappen bringen. So ähnlich ist unsere Stellung, so ähnlich hat sich auch der Lenin angestellt. Wenn der vorher die Überlegung gehabt hätte, wie sieht das Kräfteverhältnis in Russland aus? Das haben übrigens ihm dann diese ganzen kontrarevolutionären Menschen hinterher vorgerechnet. Und das ist das Ekelhafte dran. Sich selber auf die andere Seite im Kräfteverhältnis stellen, für diesen Staat Partei ergreifen, gegen die Kommunisten und dann sagen, na ihr habt ja ein Kräfteverhältnis vor euch, dann müsst ihr aber auch wirklich eine andere Politik machen, weil mit der könnt ihr ja eh nichts ausrichten. Wenn der Lenin sich damit danach gerichtet hätte, dann hätte er wirklich nichts gemacht. Dann hätte er lieber Bergsteigen in der Schweiz gelernt oder sowas. Bin ja niemand gezwungen, revolutionär zu werden. Ist ja alle mal durch eine Abwägung, wofür man die paar Lebensjahre einsetzt. Aber sie bloß einzusetzen, um ein Ziel, das man eingesehen hat, selber an Kräfteverhältnis zu relativieren, zu sagen, ja, da will ich es gar nicht mehr. Und das ist eine Bescheidenheit, die ist ein bisschen blöd. Für ein kurzes Menschenleben ist ja nicht so, als ob das in der Fall ist. Gut, zurück zur Weltlage. Der Weltkrieg selbst war die Quittung oder der Beweis, dass diese gemäßigte Politik den Russen und ihren Freunden überhaupt nichts erspart hat. Sie sind aber immerhin mit dem Aufbau des Sozialismus in einem Land, dank Stalin, so weit gekommen, dass sie diesen Krieg ausgehalten haben und dass sie durch ihn zur Weltmacht geworden sind. Und zwar nur durch den einen weltpolitischen Zufall, dass ihre Verteidigung gegen den faschistischen Überfall zusammengefallen ist mit der amerikanischen Losung bedingungslose Kapitulation der Faschisten. Warum die Amis diese Kriegsziele ausgegeben haben, ist jetzt nicht Thema. Das ausgerechnet war das russische Glück. Denn sie hatten ja in den Westmächten sehr berechnende Verbündete an ihrer Seite, die nicht einfach vorbehaltlos sie mit Material versorgt haben, sondern die ihre Unterstützung sehr dosiert haben, auch durchaus auf ein wechselseitiges Ausbluten dieser beiden unsympathischen Mächte gesetzt haben. Ihrerseits die Westfront erst eröffnet, als die Russen, die Erfolge der Russen im Osten unübersehbar waren und so weiter. Auch das ist jetzt nicht die Thema. Ich will ja das Umgedrehte sagen, es war dieses eigentümliche amerikanische Kriegsziel, die müssen radikal ausgerottet werden, diese Faschisten als Staatsmacht. Es war dieser Standpunkt der härtesten imperialistischen Konkurrenz vom Standpunkt der USA. von dem ausgerechnet die revisionistische Staatsmacht dermaßen profitiert hat. Dass ihre Kriegsmaschinerie inklusive Rüstungsindustrie über 4 Jahre in Schwung gekommen ist und hinterher als gleichberechtigte Siegermacht neben den USA darstellt. Diese Gleichberechtigung, von der sie gemeint haben, sie hätten sie sich jetzt verdient und erkämpft, Mitveranstalter der UNO und sogar ihres Sicherheitsrats, den hat ihnen gleich die westliche Weltmacht zurechtgerückt, mit dem, was man Kalten Krieg nennt. Dass die Weltordnung nicht so gedacht ist, dass die Sowjetunion sich von ihrem abweichenden Standpunkt aus daran einfach beteiligt, sondern dass sie eigentlich ein Irrtum dieser ganzen neuen Weltordnung ist. Das ist die praktische Erklärung im Zuge des Kalten Krieges gewesen. Und darauf haben die Kommunisten früh auf ihre Art geantwortet. Nämlich, sie haben dem gegenüber auf ihrem Recht auf gleichberechtigte Einmischung in diplomatische Weltgeschäfte bestanden. Sie haben einfach gesagt, ja, aber doch, und jetzt erst recht. Und sie haben sich nicht einfach, oder gut, so muss man sagen, sie haben sich einerseits so eingemischt, wie es anders gar nicht geht. Nämlich mit einer bewaffneten Macht, die den Amerikanern Paroli bieten konnte. Und gleichzeitig haben sie aus dieser Notwendigkeit, wenn sie sich schon einmischen wollen, dann müssen sie erstmal standhalten. Und dazu gehört eine Aufrüstung wahnwitzigen Ausmaßes. Aus dieser praktischen Lehre des Kalten Krieges haben sie nicht den Schluss gezogen, dann ist diese Weltordnung ja ein mordsgefährliches Ding, in das man sich besser nicht konstruktiv einmischen soll. Sondern sie haben daraus den verrückten idealistischen Schluss gezogen. Und auch da betätigen sie sich wieder als Praktiker aller Ideale der Diplomatie. Dass sie sich auf den Standpunkt gestellt haben, wir müssen die Welt, so wie sie ist, durch unsere Einmischung friedlicher machen. Da hatten sie jetzt nicht bloß das allgemeine Anliegen, wir machen mit in der Weltpolitik, sondern jetzt hatten sie gleich auch noch ein Ziel. Sonst hat die Sowjetunion nämlich überhaupt nichts zu suchen im Rest der Welt. Ihr ganzes System bringt keinen Zweck hervor, für den ein Diplomat anderswo groß rumreisen müsste. Das brauchen die Handelsattachés und sowas. Sie werden ja, Gorbatschow gibt es ja zu, doch das immer übers Ohr gehauen. Sie sind auch nicht selber ein Aktivist irgendeines imperialistischen Interesses, nur haben sie ja zufällig gar keins. Aber um einen Zweck, der eigentlich um die Weltpolitik waren sie überhaupt nicht verlegen. Sie haben gesagt, wir mischen uns ein in diese mordsgefährliche Weltlage nach den Maßstäben, die dort gelten, nämlich erstmal Rüstung, Rüstung, Rüstung, mit dem edlen Interesse, wir machen durch unser Eingreifen, durch unsere Bündnispartnerschaft mit dem Ganzen nicht friedlicher. Wir wirken quasi erzieherisch auf die Staatenwelt an. Sie sind nicht darin irritiert worden, dass sogar ihre Erziehungsmaßnahmen selbst hauptsächlich in Waffenlieferungen bestanden haben. Da hätte man ja noch ein allerletztes Mal was dran merken können. Wenn ihr Beitrag zur Verfriedlichung der Welt immer darin besteht, dass sie Staatsgewalten mit Waffen ausrüsten und dann machen die da wieder hinterher alles andere als ihr Volk beglücken oder sonst was, sondern mischen dann auf ihre Tour wieder mit nationalen Sonderinteressen weiß der Teufel wo rum. Schlachten Mohammedaner, weil sie meinen, die Welt ist zu wenig irakisch oder so Zeug. Da hätten sie da wenigstens merken können, das kann nicht ganz in Ordnung sein. Das ist ein komisches Äquivalent für Weltrevolution, dass man die Staatsmänner zum Frieden halten ermuntern will und ihnen dafür Waffen liefert. Aber die sind halt hart geblieben in ihren Fehler. Das ist ihr Standpunkt jetzt. Sie schaffen sich nach besten Kräften Freunde, nach den Maßstäben, die unabhängig von ihnen in der Welt gelten, und ordnen das alles dem Ziel unter, dass die Welt immer friedlicher werde und dass vor allem an ihnen, an ihrer Macht, niemand Anstoß zu nehmen bräuchte. Die letzte Sumpflüse dieses Versöhnertums ist eine merkwürdige Selbstoffenbarung, die die Revisionisten und Gorbatschow an der Spitze in letzter Zeit geradezu immer an die Spitze ihrer Sympathiewerbung im Westen stellen. Da sagen sie immer, wir wollen gar keine Weltrevolution. Wir wollen gar keine Politikerbevorung. Es gibt keinen Grund, uns Kriegslüsternheit nachzusagen. Das sind drei Fehler in den drei Sätzen. Der Fehler im ersten Satz ist, dass sie sie nicht wollen. Das ist saudumm für einen Kommunisten. Aber gut, das wollen sie halt nicht. Der zweite Fehler, oder der dritte, fällt mir jetzt zuerst ein, dann zu sagen, und deswegen gibt es auch gar keinen Grund für Krieg. Das ist komisch, weil damit Sie gleichsetzen wollen, damit setzen Sie gleich Krieg und Revolution. Jetzt kommen Sie auf einmal so daher und sagen, tja, wenn wir Weltrevolution wollten, müsstet ihr euch ja vor dem Krieg fürchten. Merkt ihr, damit ist diese blöde Gleichung in die Welt gesetzt. Revolution wäre sowas wie Krieg. Das ist völlig verrückt. Das sind ganz unterschiedliche Sachen, die haben höchstens das eine gemeinsame, dass beides mal nicht heiter zugeht. Dass da auch Leute unter Umständen draufgehen. Aber es ist doch sachlich, nun denkt man, überhaupt nicht zu verwechseln, eine Revolution, mit der man die Macht des Kapitals rausschmeißt aus einem Land und aus einer Gesellschaft, oder ein Krieg, wo ein Staat mit seiner Vernichtungsindustrie einem anderen konkurrierenden Souverän, dessen Machtmittel inklusive Volk beseitigt. Das ist eine völlig andere Aktion, möchte man Ihnen immer sagen. Was hat das miteinander zu tun? Das ist so ungefähr, wie wenn Sie immer beteuern würden, eine Revolution ist kein Schachspiel. Oder wenn Sie immer sagen, Revolution ist kein Deckchensticken. Wir hatten das behauptet, ein Konkurrenzdeckchensticken. Aber Sie selber tun fast so, wenn Sie jetzt die Revolution als einen Gegensatz zum Krieg, wenn Sie Ihre Politik als Gegensatz zum Krieg anpreisen und das immer noch selber beziehen auf die Revolution, die Sie nicht mehr wollen. Wenn wir sagen, die Russen machen da einen Fehler, indem sie sich so auf den Imperialismus einlassen, ist das ja auch nicht eine Ermunterung, die sollten gefälligst lieber den nächsten Weltkrieg besser vorbereiten. Das ist weltenfern davon. Auch das, was wir als Revolution wollen, hat mit einer atomaren Auseinandersetzung zwischen Ost und West überhaupt nichts zu tun. Da geht es aber auch gar nicht drum. Und das Letzte ist wirklich saudumm, zu sagen, wir wollen eigentlich diese Gleichung, wir wollen keine Weltrevolution, wir wollen überhaupt keine anderen Politiker bevorholen. Das schreibt der Gorbatschow ungefähr wirklich so. Er ist es leid, dass immer Politiker einander Vorschriften machen, wie sie ihr System handhaben, er will das nicht. Na gut, das soll er mal dem Reagan sagen. Dann soll er dem sagen, halt die Schnauze. Wenn der wieder anfängt, dann fällt ihm ein Vortrag über die Schönheit des Kapitalismus. Das können ja die Amis sehr gut. Wahrscheinlich, wenn er jetzt da rüberfährt, wird er immer irgendwo hingefahren und muss sich dann anhören, wie toll der Kapitalismus funktioniert. Und dann kann er dem ruhig sagen, lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe. Aber was ist denn das für eine Ahnungslosigkeit und für ein kontrarevolutionäres Geseiche für einen Kommunisten, wenn der überhaupt denkt, eine Revolution wäre sowas wie ein Ratschlag an einen fremden Politiker, an einen fremden Staatsmann. Als wäre das eine Haupt- und Staatsaktion, eine Revolution zu veranstalten. Ich weiß gar nicht, ob die sich angewöhnt haben, mal in irgendeiner Phase in ihrer Geschichte einen Staatsbesuch zu machen, beim Nasser zum Beispiel, und denen zu sagen, übrigens, wir hätten hier was Tolles für dich, wenn du die Oktoberrevolution bei dir machst, dann blüht dein Aswan-Staudamm, das alles kracht. Ob die je diesen Wahnsinn mal konsequent gedacht haben. Eine Revolution wäre ein Rezept für die Führung. Man merkt aber daran umgedreht, was sie ernsthaft denken, nämlich sie denken über Internationales. ernstlich nur noch nach in Kategorien der Diplomatie, des souveränen Staats, des souveränen Staates und dessen, was der an Politik anleiert. Und da ist der Standpunkt dessen, dass man mal für eine Opposition ist, der ist da wirklich weltenweit weg. Der überlebt überhaupt nur noch in einer Form, dass Kommunisten sowas haben wie eine Erziehungsaufgabe im selben Sinne wie die Sowjetunion. Dass die auch die Aufgabe hätten, zur Verfriedlichung der Staatenwelt beizutragen, gerade gegenüber der Sowjetunion. Das ist noch das Letzte an Bezugnahme auf eine Opposition in anderen Ländern, die Sowjetunion sich leistet. Nämlich indem sie die DKP oder solche Vereine zum Einsatz für Frieden ermuntert. Denen immer sagt, sorgt ein bisschen für Freundschaft zur Sowjetunion und eine gelungene Friedenspolitik. Das Fatale für jeden Kommunisten, der sich so auffordern lässt, ist Folgendes. Mit dieser Aufforderung von sowjetischer Seite, er soll quasi die sowjetische Friedenspolitik in den Ländern selber unterstützen, kürzt sogar er als kommunistischer Verein sich vollends raus. Nämlich Friedensgesinnung innerhalb einer Nation stärken, da muss man sich allen Ernstes fragen, ob es dafür nicht bessere Leute gibt als ausgerechnet Kommunisten, denen man immer noch Marx vorwirft. Und da muss die Sowjetunion sehr folgerichtig auf die Idee kommen, das Beste, was die DKP machen kann, ist sich auflösen in der Friedensbewegung. Denn die Friedensbewegung ist durch Marx und Kommunismus nicht kompromittiert. Und wenn die sagen, der Gorbatschow ist ein sympathischer Mensch und man kann mit der Sowjetunion prächtig in Frieden leben, die sind auch bloß Menschen und saufen Krimsekt, das ist Krach, dann ist das doch ein schöner Beitrag zur Verfriedlichung der Welt. Und das wollen wir von Oppositionellen anderswo. Auf den Hund ist inzwischen der Internationalismus der Sowjetunion gekommen. Das ist deswegen so fatal. Nicht bloß, weil sie uns kein Geld geben, sondern weil sie sich damit selber auch überhaupt nichts ersparen. Und das glauben sie dann andererseits selbst wieder nicht. Dass Jutta Ditfurth und Otto Schily den Dritten Weltkrieg verhindern würden. Das können sie selber gar nicht glauben, weil sie selber bauen ja für diesen Fall massenhaft Atomwaffen auf. Lassen Sie sich nicht durch Friedensphasen in Sachen einseitiger Abrüstung abbringen.